Vor 10 Jahren haben die Milizen des sogenannten Islamischen Staates einen brutalen Völkermord an den Jesiden begangen. Nach UN-Angaben sind mehr als 10.000 Menschen dabei umgebracht worden. Noch einmal so viele wurden gefangen genommen. Vor allem Frauen und Kinder wurden misshandelt, als Sklaven verkauft, vergewaltigt. Mehr als 400.000 Menschen wurden vertrieben. Die meisten von ihnen leben seitdem in Flüchtlingslagern. Deutschland hat damals ein Sonderkontingent von einigen tausend Flüchtlingen aufgenommen, um ihnen unmittelbaren Schutz zu gewähren. Mich beeindruckt diese Entscheidung. In einem Land, das selbst einen Völkermord begangen hat, finden heute Menschen Schutz, die wegen ihres Glaubens oder ihrer Volkszugehörigkeit in ihrem Leben bedroht werden. So hatten die Mütter und Väter des Grundgesetzes sich das vorgestellt. Ich bin froh darüber und stolz auf Deutschland. Der Völkermord vor 10 Jahren ist eine dramatische Zäsur im Leben aller Jesiden. In ihrem Selbstverständnis als Volk und Glaubensgemeinschaft und natürlich für jeden Einzelnen. Keine jesidische Familie ist ohne Opfer geblieben. Die Autorin Ronja Othmann hat einen Roman darüber geschrieben. Sie und ihr Roman kommen auch selbst in der Langen Nacht vor. 74 heißt er, nach der Zahl der überlieferten Genozide an den Jesiden. Ronja Othmanns Roman ist gerade damit ausgezeichnet worden, dass er von der Jury auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis gesetzt wurde. Die heutige Lange Nacht ist denjenigen gewidmet, die in Deutschland Zuflucht gefunden haben. Sie erzählt von ihrem neuen Leben, von dem Umgang mit der Vergangenheit, den Veränderungen in der Sicht auf die eigene Tradition und von den Perspektiven für die Zukunft. Hören Sie die Lange Nacht der deutschen Jesiden von Tom Daum. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Lange Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine Lange Nacht über Caspar David Friedrich, den romantischen Maler, dessen 250. Geburtstag wir gerade mit vielen großen Ausstellungen feiern. Die Lange Nacht zeichnet seinen Weg als Künstler aus Greifswald über Kopenhagen nach Dresden nach und erzählt, was für eine Verbindung seine Religiosität und seine Liebe zur Natur in seinen Bildern eingehen. Seien Sie gespannt. Sie können alle Lange Nächte der letzten Monate auch digital nachhören. In der Deutschlandfunk Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Dritter 8.2014 sind die Esten nach Shingal gekommen und haben alles, was man sich nicht vorstellen kann, gemacht. Sehr schlimme Sachen, also Männer getötet und Frauen mitgenommen, Kinder mitgenommen und so weiter. Das Inferno begann mitten in der Nacht, im August 2014. Geräuschlos und ohne Ankündigung hatten sich die kurdischen Schutztruppen der Peschmerga am Vorabend zurückgezogen. Offenbar nach einer geheimen Absprache mit den IS-Truppen. Die Menschen in der Region um die Stadt Shingal im Nordwesten des Irak waren den Mörderbanden des Islamischen Staats ausgeliefert. Redur Saher, damals 21 Jahre jung, erinnert sich an die frühen Morgenstunden. Ja, ich bin aufgestanden. Ich bin zu meinem Vater gegangen und dann habe ich gesehen, dass sie sich dann zu dieser Flucht quasi vorbereiten. Also sie haben sich alle in einem Auto reingepasst, so 10 Personen waren das. Also die Familie von meinem Bruder zum Beispiel, seine Frau und seine Kinder und so weiter. Und haben uns gesagt, dass die Jungs jetzt dann ins Gebirge laufen müssen. Nach einem emotionalen Gespräch mit dem Vater verabschieden sich Saher und seine älteren Geschwister vom Rest der Familie. Alle sind einig darin, dass die Alten und die Kinder, die alten Eltern und die jungen Neffen und Nichten mit dem Auto zu fliehen versuchen sollen. Später fasst der junge Mann seine Gefühlsregung von damals in einem selbstgeschriebenen Lied zusammen. Verzweiflung und Resignation. Billa Bimrim. Lass mich sterben. Beloved. kushtin bilagum rin bilagum rin. Lass mich sterben. Wenn sie mich töten, lass mich sterben. Das Blut der Väter und Brüder fließt. Unsere Frauen werden durch schmutzige Hände entehrt. Sie rauben uns die Sprache. Die Häuser voll schöner Erinnerungen zerstören sie. Die religiösen Schreine brennen sie nieder. Unseren Glauben wollen sie ausrotten. Warum soll ich weiterleben? Lass mich sterben. Das Lied ist eigentlich ein Gespräch mit meinem Vater. Vor 2 Jahren habe ich angefangen, aus diesem Gespräch so ein Lied zu machen, dass ich so denke, dass ein Mensch aus Kultur sowie Sprache und Musik besteht. Und wenn einem Mensch dann quasi die Sprache weggenommen wird, also seine Muttersprache, seine Glauben, dann ist er quasi so gestorben. Während den Eltern und Verwandten die Flucht in die Berge gelingt, sitzt Redur Saher mit seinen Brüdern und 2 Schwestern in der Falle. Die Mordtrupps des IS ziehen durch die Straßen auf der Suche nach Opfern. Wir haben uns 3 Nächte im Haus dann versteckt. Ich sage das immer, dass diese 3 Nächte die längsten in meinem Leben waren. Für mich waren die 3 Monate lang. Also so hat es sich angefühlt. Denn so viel Angst zu haben, jedes Mal, wenn ein Auto vorbei fuhr oder sowas. Die Gegend um Shingal gilt als ein Hauptsiedlungsgebiet der Religionsgruppe der Jesiden, einer kurdischsprachigen Minderheit, die seit Jahrhunderten von strenggläubigen Muslimen verfolgt wird. Ihre Geschichte ist geprägt von Vertreibung und Pogrom. 2014 haben sich die fanatischen Glaubenskrieger des IS die völlige Vernichtung der Jesiden zum Ziel gesetzt. Aus ihrem Versteck heraus beobachten Saher und seine Geschwister bestürzt, dass sich auch Freunde und Nachbarn den Mördern anbiedern. Viele muslimische Familien, die entweder freiwillig oder weil die Angst hatten, haben die auch mitgemacht, die haben auch gefeiert. Manche haben auch dann IS geholfen, um zu jesidischen Häusern zu gehen. Weil IS selber waren Leute aus zum Beispiel anderen arabischen Dörfern oder Palästinenser, Jordanien, Saudi-Arabien und so weiter. Es waren so alle Araber und Muslime aus solchen Ländern, die nicht wussten, welches Haus zu welcher Familie gehört. Und deshalb haben die Hilfe bekommen von Muslimen aus Shingal selber. Auf abgelegenen und steinigen Wegen schleichen sich die Geschwister schließlich nachts aus der Stadt und erreichen das nahegelegene Sinjar-Gebirge. In der unwirtlichen, kargen Felslandschaft harren viele tausend Jesiden aus und hoffen auf Rettung. Viele vergeblich. Besonders Alte und Kinder erliegen den Strapazen. Juli, August sind die heißesten Monate in Shingal. Und das war schon schwer für viele Kinder. Also ich weiß, dass in den ersten 24 Stunden über 200 Kinder gestorben sind. Die hatten ja nicht genug Wasser und Essen oder so. Saher gelingt es, über die Grenze ins benachbarte Syrien zu fliehen. Von dort schafft er es in die Türkei. Gelangt auf einem völlig überfüllten Schlauchboot zu einer der griechischen Inseln und später entlang abenteuerlicher Fluchtrouten über den Balkan nach Deutschland. Die 16-jährige Safiya Osso aus dem Dorf Kocho, nur ein paar Kilometer von Shingal entfernt, hat nicht so viel Glück. Also es war so, 3. August waren wir im Dorf drin, haben wir ja davor schon gehört von IS und dass viele abhauen, weil IS kommen würde, aber weil es für uns was komplett schrecklich war und neu war, haben wir irgendwie nicht fest daran geglaubt, dass sowas von heute auf morgen ändern kann. Und dann war ja so, dass am 3. August viele Familien aus Kocho abgehauen sind. Die sind nach Shingal und von denen haben wir gehört, dass die Männer ermordet wurden und die Frauen mitgenommen wurden. Deshalb sind wir in Kocho geblieben. Haben wir wirklich alles versucht, dass wir irgendwie irgendwo Nachhilfe holen. Und aber leider haben wir nicht geschafft. In Kocho lebten nur Jesiden, Bauern, Schafzüchter, Tagelöhner, die morgens zur Arbeit in die nahe Stadt fuhren. Die IS-Truppen stellten den Einwohnern ein Ultimatum von 3 Tagen, zum Islam zu konvertieren. Als jene sich weigerten, wurden etwa 500 Männer enthauptet, erschossen oder bei lebendigem Leib verbrannt. Die Frauen und Mädchen wurden in Bussen und Lastwagen abtransportiert und als Sexsklavinnen, Leibeigene und Dienstmägde verkauft. Ich war in diesem Zeitraum mit meinem Vater, mit meiner Mutter, mit meinem Bruder und 2 Schwestern im Dorf. Und in dem Zeit, genau, also es wurde halt der komplette Dorf mitgenommen. Wir wurden in eine Schule gesammelt. Ich habe da meine Eltern verloren, mein Bruder, ich und meine Schwester wurden mitgenommen. Über ihre Erlebnisse in der Gefangenschaft mag Safiya nicht reden. Zu traumatisch war die Zeit, bevor ihr nach einigen Monaten die Flucht gelang. Eine Leidensgenossin, die fast ein Jahr in den Fängen der selbsternannten Glaubenskrieger verbrachte, bevor auch sie entkommen konnte, schrieb ihre Erinnerungen nieder. Unter Pseudonym, um sich und ihre Verwandten im Irak nicht in Gefahr zu bringen. »Ich bleibe eine Tochter des Lichts«, nannte sie ihre Biografie des Schreckens. Er stank nach Schweiß, war ungewaschen, dreckig. Kein Parfum der Welt vermochte diesen Gestank zu überdecken. Selbst sein Blick war anders, so schmutzig, wie brackiges Wasser. Oben herum ließ er mich bekleidet. Unten herum hat er mir Stück für Stück vom Leib gezogen. Seine ganze Faust hat er mir in den Mund geschoben, damit ich nicht schreie, und mir danach den Mund zugehalten. Mit einer Drehung hat er sich auf mich gesetzt, mit der anderen Hand einen Schal aus seiner Tasche gezogen und mir so fest um den Mund gewickelt, dass ich keinen Laut mehr von mir geben konnte. Mit Fäusten hat er auf mich eingeschlagen, mit den Füßen nach mir getreten. Ich habe mich aufgebäumt, gewunden, geweint. Er versetzte mir einen Tritt gegen die Rippen, der mir die Luft aus den Lungen drückte. Im nächsten Moment hat er mir den Schal vom Mund weggerissen und mir eine Tablette zwischen die Lippen geschoben. Schluck das, hat er gebrüllt. Und ich habe das geschluckt. Ich bin ohnmächtig geworden, während er weiter auf mich eingeprügelt hat. Kurz bin ich aufgewacht, habe nur schemenhaft die Zimmerdecke über mir gesehen. Wo war ich? Mama? War das meine Stimme? Sie kam wie aus weiter Ferne, wie aus einer anderen Welt. Meine Lippen schmeckten nach Eisen, im Rücken dieser Schmerz. Schwitzen, eises Kälte. Mir wird schwarz vor Augen. Es ist aus. Als ich erneut zu Bewusstsein kam, habe ich begriffen, dass er mich vergewaltigt hatte. Alles war zerrissen in mir. glauben. Das war ein Albtraum. Das war wie in einem Horrorfilm, dass unsere Frauen in den Händen dieser Bestien waren. In Raqqa, in Mosul. Das sind Namen und Städte, die ich ein Leben lang damit verbinden werde. Das kann ich gar nicht ablegen. Und diese Frauen teilweise, die es geschafft haben, sich zu melden, haben in die Telefone nur noch gewimmert. Und bis heute sind 2700 Frauen verschwunden. Das darf man auch nicht vergessen, ne, wenn wir über Geiseln reden beispielsweise. Düsen Tekal wurde 1978 in Hannover geboren, als eines von 11 Geschwistern einer jesidischen Familie. Als im Sommer 2014 das Morden begann, beschloss die Journalistin und Filmemacherin, nach Shingal zu reisen und die Ereignisse zu dokumentieren. Ihr Film Hawar, meine Reise in den Genozid, wurde im Bundestag, im Europäischen Parlament und später auch am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York vorgeführt und rüttelte die Öffentlichkeit auf. Das war die Zeit, wo der IS noch da gewütet hat, wo die ganzen Regionen, die Nineveh-Ebene, eingekesselt war, wo man noch mittendrin war, wo die Menschen wirklich gerade aus den Sinjar-Gebirgen entflohen sind und du die Entmenschlichung noch riechen konntest, die Angst in den Augen, die Hochtraumatisierung. Die hatten gerade ihre Kinder beerdigt in den Bergen. Ja, die haben ihre Alten dort verloren. Die sind dort teilweise verhungert, verdurstet, die Angehörigen. Ich weiß noch, wie mir die Menschen entgegengerannt sind, die vor den Minen geflohen sind, die gesagt haben, mein Bruder liegt da noch. Ja, das war diese Zeit. Und die werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Die kann man nicht vergessen. Wenn die Soldaten kommen, wohin rennst du, wenn der Mais schon abgeerntet ist? In die leeren Felder, in die Ackerfurchen, in den Hühnerstall, unters Stroh, in die Aprikosenbäume, in die Äste, in die Blätter, zu den Vögeln in den Taubenschlag. Was du wie einen Film erzählst, den du gesehen hast, bloß niemand filmte, was dir abhanden kam an diesem Vormittag im September, was seine Spuren hinterließ, wie das Profil der Reifen in die Erde. Die Stiefel der Soldaten, die deinen Bruder mitnahmen, dein Vater, an diesem Tag so unverändert blau und an den Rändern eingestaubt. Mittags kamst du schon hervorgekrochen. Im Kino der Opfer sehen wir unser Dorf, wir sehen unser Haus, unseren Hof, unseren Garten, den Weg zur Straße. Wir sehen die Strommasten, die LKWs, die Ölpumpen, die Berge, die Grenze. Abends kehrten die Hühner zurück in den Stall. Sie scharrten mit den Krallen im Stroh. In ihrem Lyrikband »Die Verbrechen« unternimmt die junge Schriftstellerin Ronja Othmann eine Fantasiereise durch die zerschossenen Landschaften im Sinjar-Gebirge und schildert in poetischen Worten die Angst und Trauer der Menschen. Als Kind verbrachte Othmann jeden Sommer im Dorf der jesidischen Großeltern in Syrien, nahe der irakischen Grenze. Nach 2014 ist sie mehrmals in die Region gereist, hat mit Überlebenden gesprochen, verlassene jesidische Dörfer aufgesucht, die verwüstete Landschaft auf sich wirken lassen. Du zeichnest die Karte deiner Verluste. Wo die Stadt liegt, die du suchst, findest du nur noch ihren Namen. Zweisilbig, ganz eingetaut. Weiß wie Schnee auf staubiger Erde verschwindet er in der Landschaft. Sprichst du ihn aus, zerrinnt er. Zwischen deinen Lippen trägst du Tauwetter, also schweigst du. Du fürchtest den Frühling, fürchtest, dass er offenlegt, was ohnehin schon offen klafft. Ein Feld und die Stadt, als wäre sie nie hier gewesen. Thank you. das Hauptsiedlungsgebiet der Jesiden ist ja der Irak, ne, Nordirak, Sinjar-Gebirge. Und da ist auch das Heiligtum der Jesiden, also Lalisch. Da ist unser Pilgerort. Einmal im Leben sollen wir eigentlich auch dorthin pilgern. Da gibt es auch die Ziyarets, die Tempel. Ne? Şefik Tagay ist Psychotherapeut und Dozent an der Fachhochschule Köln. Geboren wurde er 1972 in einem jesidischen Dorf im Osten der Türkei. Als er 8 Jahre alt war, emigrierte die Familie nach Deutschland. Ihm ist es ein wichtiges Anliegen, über das Wesen und die Inhalte seiner Religion aufzuklären. Das Jesidentum ist ja eine sehr alte Religionsgemeinschaft. Die Wurzeln reichen bis 2000 vor Christus zurück. Und was typisch ist im Jesidentum, wir haben nicht sowas wie eine Bibel oder ein Koran, also ein verbindlich religiöses Buch, sondern seit Jahrhunderten gibt es eine orale Weitergabe der religiösen Inhalte. Glaubensinhalte werden seit undenklichen Zeiten nur mündlich überliefert. Vor allem über Gesänge, die viele Jesiden lieber Rezitationen nennen. Einige von ihnen dauern Stunden. Sie transportieren den Glauben von Generation zu Generation. Im Jesidentum gibt es keine einheitlich formulierte Theologie, keine amtlich beglaubigte Form der religiösen Lehre, kein dogmatisches System. Vielmehr haben unterschiedliche Generationen von Jesiden Unterschiedliches gelehrt und weitergegeben. Die Kerninhalte des Glaubens jedoch sind seit Jahrtausenden dieselben. Bestimmte Riten, etwa die Engellehre oder die Verehrung der Sonne, deuten darauf hin, dass die Ursprünge des Jesidentums in einer altiranischen Urreligion wurzeln. Einig sind sich Theologen darin, dass es sich beim Jesidentum um eine eigenständige, monotheistische Religion handelt. Zwar wurden immer wieder Einflüsse anderer Glaubenssysteme aufgenommen, etwa vom Judentum, dem Christentum oder dem Sufismus. Die Glaubenslehre, die Schöpfungsmythen und viele religiöse Bräuche der Jesiden jedoch sind einzigartig. Anders als Christen oder Muslime kennen die Jesiden keinen regelmäßigen Gottesdienst. Ihre Gebete verrichten sie individuell. Der kurdische Dichter Yashar Kamal schreibt in seinem Roman »Die Ameiseninsel« über die Jesiden: »Dreimal am Tag wenden sie sich der Sonne zu, um zu beten. Sie haben keine vorgeschriebenen Gebete wie wir. Wer will, ob klein oder groß, jung oder alt, Scheich oder Emir, dreht sich zur Sonne und sagt ihr, was in ihm gerade vorgeht. Vielleicht sind dies die schönsten Gebete der Menschen bis heute. Vielleicht sind die schönsten Lieder, die schönsten Gedichte aus diesen Gebeten hervorgegangen. Vielleicht sind sie die Quelle aller Sagen und Legenden Mesopotamiens.« Es gibt die religiösen Inhalte, die Schöpfungsmythologie, ja. Und was die Gesellschaft aus den religiösen Inhalten macht, ist ja immer auch eine ganz interessante Beobachtung weltweit, nicht nur in dem Jesidentum. Und vor 800 Jahren, kann man so sagen, gab es eine letzte große Reformation der jesidischen Gesellschaft. Und diese wurde durch Sheikh Adi, ein Priester, in 3 Kasten eingeteilt. 2 dieser Kasten, die Sheikh und Pir, haben vor allem religiöse Aufgaben. So sind die Sheikhs zuständig für Schlichtung und Versöhnung in Streitfällen, für Beschneidungen oder Waschung von Toten. Die Pirs haben eine ähnliche Stellung, kümmern sich aber auch um die Gebete. Neben den 2 Priesterkasten gibt es die Laienkaste der Meriz, der 80% der Jesiden angehören. Es gilt das Endogamiegebot. Man wird nur in eine dieser Kasten hineingeboren. Also ich bin in der Medit-Kaste und ich kann nicht Priester werden. Und ich kann nicht jemand aus der Priesterkaste auch heiraten. Ich darf nur jemanden aus der eigenen Kaste heiraten. Jeside kann man nur durch direkte Abstammung von jesidischen Eltern sein. Eine Vermischung mit Nicht-Jesiden gilt als Sünde und kann zum Ausschluss aus der Gemeinschaft führen. Auch diese Regel geht zurück auf den Sufi-Mystiker Sheikh Hadi, der das Jesidentum im 12. Jahrhundert reformierte. Es ist so, dass seit etwa 800 Jahren beide Elternteile jesidisch sein müssen. Im Judentum ist es die Mutter. Da ist es etwas liberaler. Aber uns ist es doppelt streng. Das Jesidentum hat diese Jahrhunderte unter islamischer Vorherrschaft überlebt, indem es ein strenges Kastensystem eingeführt hat. Das heißt, man hat sich nach außen abgegrenzt, man hat auch nach innen klar gemacht, wer kann mit wem heiraten und konnte auf diese Art und Weise über Jahrhunderte hinweg die Tradition aufrechterhalten. Der Preis aber dafür war eine ganz strenge Abgrenzung gegen die Außenwelt. Man durfte nicht heiraten, man durfte auch keine Beziehungen außerhalb pflegen, sondern nur innerhalb der eigenen Kaste. Der Religionswissenschaftler Michael Blume ist Antisemitismusbeauftragter von Baden-Württemberg und organisierte 2014 für die Landesregierung Rettungsaktionen für traumatisierte Frauen aus Shingal. Er vergleicht die strengen Heiratsregeln der Jesiden mit ähnlichen Abgrenzungsstrategien anderer Religionsgruppen. Im Judentum haben wir ja tatsächlich beides. Einmal die Abstammung von der Mutter, also das heißt, ein Kind einer jüdischen Mutter ist jüdisch, aber es ist auch möglich zu konvertieren, also einzutreten ins Judentum. Beim Alevitentum, das auch in der ähnlichen Region wie das Jesidentum stattfindet, da haben wir auch das, dass es ein Kastensystem gegeben hat, das man ursprünglich nicht beitreten konnte. Und erst so in den letzten Jahrzehnten hat sich das Alevitentum geöffnet. Jetzt gibt es die Kasten kaum mehr. Die Leute können untereinander heiraten und auch Nicht-Aleviten können alevitisch werden. Das hat sich da erst entwickelt. Und das Jesidentum ist sozusagen da noch auf dem Weg. Bisher ist es noch in diesem ganz klassischen, man kann nur als Jesidin geboren werden. Konvertieren zum Jesidentum ist also bis heute unmöglich. Folglich gibt es auch, anders als in den Buchreligionen des Christentums oder des Islams, keinerlei Bestrebungen, Andersgläubige zu missionieren. Vielleicht trug gerade diese Abschottung gegenüber anderen Religionen dazu bei, dass den Jesiden seit Jahrhunderten Misstrauen und Hass entgegenschlug. Wenn man sich die Geschichte der Jesiden anschaut, seit Jahrhunderten im Nahen Osten, ist es eine Geschichte der Verfolgung, der Vertreibung, der Genozide. Ständig mussten die Jesiden sich letztendlich verstecken, gewisserweise. In der Literatur heißt es manchmal, es ist eine geheime Religion. Aber es liegt vielfach daran, dass sie nicht in Freiheit leben durften und sagen konnten, ich bin der Jeside. 74 Fährmann. 74 Völkermorde habe es in ihrer Geschichte gegeben, sagen die Jesiden. Präzise lässt sich diese Zahl nicht belegen, sie mag eher symbolisch gemeint sein. Das kurdische Wort Ferman bedeutet Befehl oder Erlass. Im Sprachgebrauch der Jesiden ist der Begriff negativ besetzt und bezeichnet die Massaker und Strafexpeditionen, die von den Machthabern angeordnet wurden. Besonders im 19. Jahrhundert litten die Jesiden im Osmanischen Reich unter Gewaltexzessen und Verfolgung. Der Hannoveraner Religionswissenschaftler Celaleddin Kartal schreibt dazu: Das Osmanische Reich war ein islamischer Staat, der nach den Vorschriften der Scharia geführt wurde. Die Scharia basiert im Wesentlichen auf dem Koran. Dem Koran nach sind Ungläubige Feinde des Islam und damit schlimmer als Tiere. Es ist also ganz im Sinne des klassischen Islam, Ungläubige zu bekämpfen. Sobald eine Fatwa von einem Mufti, einem Rechtsgutachter, erlassen wurde, war es leicht, die gläubigen Massen gegen die wehrlosen Jesiden zu mobilisieren. Nicht selten wurde mit den Fatwas auch das Ziel verfolgt, Besitz und Eigentum der Jesiden zu plündern und ihre Anbauflächen und Weiden in Besitz zu nehmen. Jesiden seien schlimmer als unverständige Tiere und Ungläubige. Es sei legitim, jesidisches Hab und Gut in Besitz zu nehmen, Jesiden in Gefangenschaft zu nehmen, sowie ihre Kinder und Eltern umzubringen. Wer gegen die Jesiden vorgehe, heißt es in den Fatwas, diene Gott und seinem Gesandten. Im jesidischen Glauben spielt der Engel Taus Malek eine zentrale Rolle. Gott schuf ihn aus dem siebenfarbigen Licht des Regenbogens. Symbolisiert wird er durch einen blauen Pfau. In der Schar der sieben Engel gilt Taus Malek als der Anführer. Gott selbst ernannte ihn dazu, nachdem er ihm eine Prüfung auferlegt hatte. Der Engel sollte nämlich vor Adam, dem ersten Menschen, niederknien. Taus Malek verweigerte den Befehl und erfüllte damit das wichtigste und oberste Gebot, dass die Engel nur Gott anbeten sollten. Jedoch schon im 16. Jahrhundert identifizierten muslimische und christliche Theologen den blauen Pfau als Personifizierung des Satans. Immerhin hatte er sich doch einem Befehl Gottes widersetzt. Seitdem werden die Jesiden als Teufelsanbeter beschimpft. Und das, obwohl sie das Wort Teufel nicht in den Mund nehmen und Gott in ihrem Glauben keinen bösen Widersacher kennt. Nur wenige Monate vor dem Massaker von Shingal beriefen sich die Islamisten, die im benachbarten Syrien auf dem Vormarsch waren, auf die Fatwa eines Hasspredigers, der die Vergewaltigung und Tötung von Jesiden erlaubte. Ein kurdischer Imam aus der Stadt Akre, unweit von Shingal, forderte seine Gläubigen sogar explizit zum Mord auf. Man darf keinen Jesiden am Leben lassen. Ihre Ermordung ist halal. Sie dürfen sich nie wieder freuen. Es wird kein Tag vergehen, ohne dass einige von ihnen getötet werden. Ich schwöre bei Allah, sie werden keinen Frieden mehr in diesem Kurdistan finden. Ich bin damit aufgewachsen, dass die Jesiden immer Genozide erlebt haben, dass sie die Vorfahren in die Geschichten erzählen, dass es in den Liedern viel wird darüber gesungen, in ihren Erzählungen, aber auch in den Gebeten, das ist sehr viel. Das heißt, wir sind mit Trauma und Genoziden aufgewachsen, auch wenn wir sie nie erlebt haben. Also ich habe das Gott sei Dank nie erlebt. So wie Shefik Tagay stammt auch Jan Ilhan Kizilhan aus einem jesidischen Dorf im Osten der Türkei. Der international anerkannte Psychologe und Therapeut leitet heute das Institut für transkulturelle Gesundheitsforschung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und etablierte an der Universität der kurdisch-irakischen Stadt Dohuk ein Institut für Psychotherapie. Außerdem veröffentlichte er Sachbücher und Romane zur Geschichte der Jesiden, auch über seine persönliche Geschichte. Zum Beispiel die seltenen Besuche in der nahen Stadt. Ich war in meiner Kindheit vielleicht 1 bis 2 Mal in dieser Stadt, aber auch viel mit Ängsten, weil unsere Eltern immer sehr vorsichtig waren. Sie sind aufgefallen aufgrund, dass sie eine andere Kleidung hatten. Vornehmlich haben die Frauen weiße Kleidung getragen, weißen Kopftuch, nicht als Pflicht, aber eben so als Zeichen, dass sie Jesiden sind. Und sie berichteten mir eben, dass jedes Mal, wenn sie da sind, von Kindern schikaniert worden sind, dass sie um sie einen Kreis machten, dann sich lustig über sie machten, das Wort Teufel aussprachen, was bei den Jesiden ein Tabu ist, dass man das nicht ausspricht, weil es eine Blasphemie gegen Gott ist, weil es nur Gott geben kann und keine andere Macht neben ihn. 2 Mal vielleicht, soweit ich mich erinnere, war ich mit meinem Großvater oder mit meiner Großmutter dort, ständig aber sehr viel Anspannung. Also man konnte sich kaum die Stadt irgendwie ansehen oder frei als Kind rumlaufen. Ständig wurde auf einen geachtet, dass man nicht wegläuft. Und sie waren nur da, um das Nötigste einzukaufen und haben schnell die Stadt verlassen. Also jetzt mal, dass sie in einem Café hingehen, sich dort hinsetzen, das war nicht drin. Und sobald sie dann aus der Stadt rauskamen, Richtung des Dorfes, merkte ich auch, wie sie dann plötzlich wieder erleichtert waren. Dann das Gesicht war entspannter, sie machten wieder Witze oder lachten. Aber das war die ständige Anspannung. In der traditionellen jesidischen Gesellschaft waren Gebote und Tabus tief verwurzelt. Der Schnurrbart galt als Zeichen von Männlichkeit. Frauen sollten ihr Haar niemals schneiden. Das Tragen blauer Kleidung war verboten. Der Mittwoch war der wichtigste Tag der Woche. Die Schlange wurde als heiliges Wesen angesehen. Der Kreis symbolisierte das Vollkommene und Göttliche. In seinem historischen Roman »Der Kreis«, die letzte Jesidin, der Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, hat Jan Ilhan Kizilhan eine Begebenheit literarisch verarbeitet, die sein Großvater in der Stadt erlebte. Von der Terrasse des Cafés beobachtete Ali Saib die eifrig diskutierenden Menschen auf der Straße und dem Platz. Es war alles in Bewegung. Dann fiel ihm unweit der Moschee ein alter Mann auf, der ganz in Weiß gekleidet war, mit Pluderhosen und einem Tuch, das seinen Kopf bedeckte. Er hatte einen langen Schnurrbart und ein dunkles, vermutlich von der Feldarbeit sonnenverbranntes Gesicht. Trotz der Hitze stand er unbeweglich da. Tatsächlich war er dem Oberst schon einmal aufgefallen. Es musste bestimmt eine Stunde her sein. Mahmoud, komm her. Schau dir diesen alten Greis an. Er steht seit mehr als einer Stunde dort und bewegt sich nicht. Mahmoud lachte. Das ist ein Jeside. Siehst du den Kreis um ihn herum? Ja, und? Antwortete der Oberst ungeduldig. Die Kinder haben aus Spaß einen Kreis um den Alten gezogen und er darf ihn jetzt nicht verlassen. Und wann wird er ihn verlassen? Er kann nicht ewig dort stehen bleiben. Bis jemand Erbarmen mit ihm hat und den Kreis durchbricht, indem er zum Beispiel mit dem Fuß einfach den Rand verwischt. Was für ein merkwürdiges Volk, sagte der Oberst und wandte sich ab. Der Oberst horchte auf. Laute Schreie drangen an sein Ohr, die immer durchdringender und heftiger wurden. Er stand auf und blickte hinab auf die Straße. Dort warfen einige Kinder mit Steinen nach dem alten jesidischen Mann, der immer noch in dem Kreis stand. Der schimpfte, aber die Kinder lachten und schrien: Teufel, Teufel, Teufel! Der Alte bedeckte verzweifelt seine Ohren mit den Händen, weil er als Jeside das Wort Teufel weder hören noch aussprechen durfte. Seinem Glauben zufolge gab es gar keinen Teufel, nur Gott, den Allmächtigen, der beides war, gut und böse zugleich. Keine Macht durfte neben ihm stehen. Schließlich hatte der Oberst Erbarmen und befahl seinen Soldaten, den Kreis zu zerstören, damit der alte Mann endlich gehen konnte. Die einst blühende jesidische Gemeinschaft im Osten der Türkei ist heute fast völlig ausgelöscht. Wer nicht zwangsislamisiert oder getötet wurde, floh ins Exil. Viele kamen nach Deutschland. Schon in den 60er Jahren zogen Jesiden als Gastarbeiter her. Nach dem Militärputsch 1980, als in den Schulen der Islamunterricht als allgemein verpflichtend eingeführt wurde, folgte eine zweite große Emigrationswelle. In der Zwischenzeit gibt es kaum Jesiden in der Türkei. Das heißt, damals sind in den 60er, 70er Jahren etwa 30.000 Jesiden hierher gekommen, weil sie das als Chance für sich sahen, so wirtschaftlich, aber auch politisch. Sie wurden unterdrückt, weil sie als Kurden gelten. Sie wurden unterdrückt von den kurdischen Muslimen, die selber kurdisch waren und sagten, ihr seid ja auch Kurden, aber trotzdem aufgrund der Religion wurden sie misshandelt, geschlagen, ihre Frauen geraubt, ihre Töchter genommen oder ihr Land einfach beschlagnahmt. Das heißt, wir sprechen hier von einer doppelten Diskriminierung. Als Jeside als auch als Kurde wurden Jesiden über Jahrhunderte diskriminiert mit vielen Fatwas, die angeblich erlaubten, dass man Jesiden töten kann, sie zwangsislamisieren darf. Die Geschichte der Jesiden in der Türkei geht leider zu Ende und wir sind im Augenblick Zeitzeuge, dass mein Volk in der Türkei nicht mehr gibt. Es gibt etwa 1.500 Menschen, meistens ältere in einigen wenigen Dörfern. Aber die werden in den nächsten 20, 30 Jahren auch nicht mehr sein. Und damit wird nach 4.000 Jahren eine Geschichte zu Ende gehen. Wir sind Zeitzeuge eines stillen Genozids, nicht ähnlich wie in Schengal jetzt 2014, sondern Zeitzeuge einer stillen Genozids, in dem ein Volk, eine Bevölkerung dort komplett aussterben wird. Thank you. Es gibt kaum frühe schriftliche Zeugnisse über die Religion und Kultur der Jesiden. Erst Mitte der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts warf der englische Archäologe Austin Henry Layard einen differenzierten Blick auf die Traditionen der Glaubensgemeinschaft. Layard besuchte damals an einem jesidischen Festtag das Heiligtum von Lalisch. Sein Bericht erschien 1849. Nie habe ich eine pittoreskere und mehr belebte Szene gesehen. Lange Reihen von Pilgrimen stiegen den Baumgang hinan. Da sah man den dunkelbraunen Bewohner des Xinjiang mit seinen langen schwarzen Locken, seinen durchdringenden Augen und regelmäßigen Gesichtszügen. Seine weißen Roben flatterten im Winde. Die Weiber, reich gekleidet, das Haar in vielen Flechten geflochten, wallte über ihre Schultern herab und war mit wilden Blumen geziert. Nachdem sie die versammelten Priester begrüßt, wählten sie eine sich weit ausbreitende Eiche oder das Dach eines Gebäudes zum Rastplatze. Dann breiteten sie ihre Teppiche aus und aus Ästen und Zweigen ein Feuer anmachend, beschäftigten sie sich mit der Zubereitung des Mahls. Bevor sie das heilige Tal betraten, wuschen alle sich und ihre Kinder in dem hervorströmenden Flusse. Sie kamen auf diese Art gereinigt zum Feste. So viel Reinlichkeit sah ich vorher noch nie im Oriente beisammen. Ihre Anzüge, im allgemeinen Weiß von Farbe, waren fleckenlos. Ich wanderte durch das Tal und die Berge ringsum, besuchte die verschiedenen Gruppen von Pilgern, unterhielt mich mit ihnen über ihre Wohnplätze und hörte ihre Erzählungen von Mord, Unterdrückung und Blutvergießen an. Alle benahmen sich sehr höflich und gutherzig gegen mich. Nicht ein einziges Mal hatte ich Ursache, meine gute Meinung über die Jesiden zu ändern. Überall um die Schule streiften Wachen herum. Das waren 15- bis 18-jährige Jungen, noch richtige Milchgesichter. Die etwas Älteren waren ihre Oberhäupter. Sie haben sich die Hände nicht mit dieser Arbeit schmutzig gemacht. Sie tauchten nur auf, wenn es darum ging, sich Frauen auszusuchen. Sobald wir das Stapfen ihrer Stiefel gehört haben, senkten wir die Köpfe und pressten uns mit dem Rücken an die Wand. »Die ist blauäugig, die gefällt mir«, hieß es dann. Oder »Ich will lieber die mit den braunen Augen.« Von denjenigen, die sie schön fanden, schrieben sie die Namen auf. »Wie heißt du?«, herrschte einer sie an. Die Mädchen mussten antworten, wessen Tochter sie wären und wie ihr voller Name lautete. Am zweiten Tag hat einer der Maskierten nacheinander die Namen auf der Liste laut aufgerufen. »Mitkommen«, hieß es dann. An meiner Wand habe ich mich noch kleiner gemacht, als ich ohnehin schon war. Malik, hallte es durch den Raum. Obwohl es so schwül war, fröstelte es mich, als ich ihren Namen hörte. Malik war unsere Nachbarin. Die Kleine war nicht nur süß und wunderhübsch mit ihrer schmalen Figur, sie war auch sehr pfiffig. Sie war etwas größer gewachsen, obwohl sie erst 12 Jahre alt war. Diese Männer waren alle maskiert. Nur ihre Augen konnten wir sehen. Erst nach 2 Monaten haben sie ihre Masken abgenommen. Da haben wir in die Gesichter all unserer arabischen Nachbarn geblickt. Ich bin eine Tochter des Lichts. So nannte eine der vergewaltigten jesidischen Frauen ihre Erinnerungen an die Qualen der IS-Gefangenschaft, die sie unter dem Pseudonym Shirin in Deutschland veröffentlichte. Viele tausende jesidische Frauen wurden während des Völkermords in Shingal von den islamistischen Fanatikern entführt, vergewaltigt oder als Sexsklavinnen verkauft, darunter 7-jährige Mädchen ebenso wie mehrfache Mütter. Der Krieg bot den Männern den perfekten psychologischen Hintergrund, um ihrer Verachtung gegenüber Frauen freien Lauf zu lassen. Aber von Seiten der IS-Führung steckte noch ein anderes Kalkül dahinter. Eine Jesidin, die sexuellen Kontakt mit einem Muslim hat, egal ob freiwillig oder erzwungen, wird nach einer alten, strengen Regel aus der jesidischen Religionsgemeinschaft ausgeschlossen. Im November 2014, nur wenige Monate nach dem Völkermord, veröffentlicht der IS eine Broschüre zum Umgang mit weiblichen Gefangenen und Sklavinnen. Darin werden die jesidischen Mädchen und Frauen zur Vergewaltigung freigegeben. Kurz darauf widerlegen 120 renommierte islamische Rechtsgelehrte das Gutachten der selbsternannten Gotteskrieger in einem offenen Brief und nennen das Vorgehen des IS in Shingal ein abscheuliches Verbrechen. Das bleibt ohne Wirkung. Manche der versklavten Frauen werden an Kunden aus den Golfstaaten oder Ägypten verkauft. Andere als Beute an IS-Kommandeure oder verdiente Krieger verteilt. Die jesidische Journalistin und Filmemacherin Düsen Tekkal aus Hannover hatte sich in jenen Monaten auf den Weg in den Irak gemacht, interviewt Opfer und Augenzeugen und besucht die zerstörten Dörfer. Ihre Dokumentation hatte die Öffentlichkeit aufgerüttelt. Für mich war klar, das, was da passiert, muss dokumentiert werden. Die Welt muss davon erfahren, was hier stattfindet und dass es ein Genozid ist und dass wir dehumanisiert werden, weil wir Jesiden sind. Das begann mit den ersten Ausschnitten bei Stern TV, wo ich im Live-Fernsehen auch über die Waffenlieferungen sprechen konnte, darüber, wie Menschen gerade abgeschlachtet werden. Und ich kann mich erinnern, als meine ersten Ausschnitte im Heute-Journal liefen, da hat mich der Leiter des Sonderkontingents Baden-Württemberg, Michael Blume, angerufen, werde ich nie vergessen, und hat gesagt, wir haben lange diskutiert, auch hier in Baden-Württemberg, das war damals unter Kretschmann, und haben jetzt sozusagen auch die letzten kritischen Stimmen überzeugen können, auch mit diesen Ausschnitten aus dem Heute-Journal. Wir werden uns um dieses Sonderkontingent kümmern. Und damit wurden 1.100 Menschen gerettet und nach Deutschland geholt. Und eine dieser Menschen war Nadja Murad, die heutige Friedensnobelpreisträgerin. Und da sind damals in Baden-Württemberg Beamte unter Einsatz ihres Lebens hoch und runter geflogen und mussten dann die Auswahl treffen, die schicksalhafte, wer mit kann und wer nicht. Der Religionswissenschaftler Michael Blume leitete damals die Aktion Sonderkontingent des Landes Baden-Württemberg. Das war natürlich sehr heftig und sehr brutal. Und es kommt heute noch vor, dass ich davon träume, was wir dort einfach gesehen und erlebt haben. Gleichzeitig war es natürlich unglaublich gut und schön, dass wir so vielen Menschen helfen konnten. Und das ganze Team ist da über sich hinausgewachsen. Bei den Jesidinnen und Jesiden werde ich nie vergessen, dass sie uns mit so viel Herzlichkeit aufgenommen haben. Der damalige Baba Sheikh, das religiöse Oberhaupt, hat zum Beispiel das Wort geprägt, dass es gesagt hat, wir sind 74 Mal verfolgt worden, aber zum ersten Mal kam ein anderes Volk, um uns zu helfen. Und ein Wappen von Baden-Württemberg, so ein Wimpel, steht jetzt auch im Heiligen Tal Lalisch, als Erinnerung daran, dass zum ersten Mal jemand gesagt hat, wir kümmern uns. Auch der jesidische Psychotherapeut Jan Ilhan Kesselhan gehört zu den Fachleuten, die damals regelmäßig in den Irak fliegen. Bevor die erste Gruppe von Frauen nach Deutschland gebracht wird, besucht er mit ihnen das jesidische Heiligtum in Lalisch, um ihnen den Abschied aus der Heimat etwas zu erleichtern. In seiner Erzählung »Nachtfahrt der Seele« erinnert er sich. Im Tempel wartete das geistige Oberhaupt, der Baba Sheikh, bereits auf uns. Die Mädchen standen in einer Reihe, gingen zu dem weiß gekleideten Priester mit dem langen weißen Bart und küssten ihm die Hand. Er küsste sie auf die Stirn. Der alte Mann mit dem so gütigen Gesicht wirkte wissend und mit allen Sorgen vertraut, wie einer, der ihre Verletzungen selbst erfahren hatte. »Ich bin stolz auf euch, dass ihr zurückgekehrt seid aus der Gefangenschaft«, sprach er zu allen. »Ich segne euch im Namen der heiligen Scheichs und von Taus Imelek. Ihr habt das Beste getan, was möglich war. Ihr seid zurückgekommen, anstatt wegzulaufen. Ihr seid Jesiden und lasst euch nichts anderes einreden. Geht nach Deutschland und seid stolz.« Die vergewaltigten Frauen, die große Angst gehabt hatten, aus ihrer patriarchalisch geprägten Gesellschaft als entehrt ausgestoßen zu werden, begannen erleichtert zu weinen. Einige waren so stark ergriffen, dass sie in Ohnmacht fielen und wie sie kurz behandeln mussten. Diese Gruppe hat den Weg freigemacht für die anderen, die ihnen bis Januar 2016 nachfolgten. Die strenge Regel, dass Frauen aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, wenn sie sexuellen Kontakt zu Andersgläubigen hatten, wird außer Kraft gesetzt. Erstmals in der Geschichte der Jesiden und gegen die Widerstände hoher Würdenträger. Das religiöse Oberhaupt der Jesiden erleichtert damit vielen der geschundenen, vergewaltigten Opfer den Weg zurück in die Gesellschaft. Ein Weg, der qualvoll und mühsam ist, wie Jan Ilhan Kisselhan in den Therapiesitzungen erlebt. Kaum etwas ist unerträglicher, als Zeuge solch irrsinniger Schmerzen zu sein. Sie krampfte, zitterte, schlug mit dem Kopf hin und her und rief immer wieder: hört auf, ihr Tiere!« Die unsichtbaren Peiniger, mit denen sie am Boden rang, waren für sie real. Wahrscheinlich roch sie gerade ihren Atem, spürte ihre Tritte und hörte ihre Stimmen. Denselben Kampf hatte sie schon einmal ausgefochten, bloß an einem anderen Ort und zu anderer Zeit, mit Menschen aus Fleisch und Blut. Genau wie damals jagte ihr Herzschlag im selben Tempo. Ihre Panik zerriss sie fast. Entschlossen beugte ich mich über ihren Körper und sprach mit lauter Stimme: »Sie sind in Sicherheit, Sie müssen keine Angst mehr haben.« Ich wiederholte es immer wieder. Sie schlug um sich, warf den Kopf hin und her, knallte mehrmals auf dem harten Boden auf. Reflexartig zog ich meine Jacke aus, stopfte sie unter ihren blutig feuchten Schopf und hielt ihre Handgelenke fest, damit sie sich nicht noch mehr Schaden zufügte. Beim Niederdrücken dieser dünnen Arme spürte ich eine unglaubliche Kraft. Sie wehrte sich. Nur gegen wen? Im nächsten Augenblick riss sie sich aus ihren gekräuselten schwarzen Haaren ein Büschel heraus. Erst nach etwa 10 Minuten ließ die Kraft der jungen Frau nach. Ihr Atem wurde ruhiger. Nur manchmal überfuhr sie noch ein Schauder. Mit den Augen auf ihr Gesicht gerichtet, grübelte ich: Welcher Schrecken besitzt solche Gewalt, dass er jederzeit nach einem Menschen greifen und ihn in die Hölle seiner Erinnerungen zurückschleudern kann? Safiya Osso zählt zu den sogenannten jesidischen Kontingentflüchtlingen, die 2015 nach Baden-Württemberg kam. Sie war 16 Jahre jung, als der IS in ihr Dorf Kotscho in der Nähe von Shingal eingefallen war. Mit ihren beiden Schwestern war sie in Gefangenschaft geraten und in die Stadt Mossul gebracht worden, damals Hauptsitz des IS im Irak. Ich habe oft versucht zu fliehen damals, 2, 3 Versuche. Und dann habe ich zum Glück den letzten Versuch habe ich mit meiner Schwester geschafft. Irgendwie hatten wir Kontakt zu meinem Bruder im Kurdistan durch ein Telefon, die wir dort gefunden haben. Und dadurch sind wir rausgekommen. Nach ein paar Monaten gelang die Flucht aus Mossul. Mit viel Glück. Und gegen Zahlung einer hohen Summe für den Schlepper, der die Schwestern in den kurdischen Teil des Irak brachte. Es wurde auch viel Geld bezahlt, würde ich mal sagen, dass jemand uns hilft. Und dann sind wir irgendwie nach Kurdistan gekommen. Wir sind auch, glaube ich, 12 Stunden gelaufen, bis wir es geschafft haben. Es war auch sehr schrecklich, bis wir rausgekommen sind. Es folgte eine deprimierende Zeit in einem Flüchtlingscamp. Tausende Zelte, eng aneinandergereiht, verzweifelte, entwurzelte, traumatisierte Menschen. Es war für uns sehr, sehr schwierig, dort zu leben, nachdem wir unsere ganze Familie verloren haben. Wir hatten fast nichts zum Essen. Es war für uns sehr, sehr schrecklich. Und Es wurde dieses Programm erstellt und ich habe mich auch angemeldet, dass ich nach Deutschland will. Und es hat geklappt. Ich habe mir niemals gedacht, dass ich nach Deutschland komme, bevor im Krieg. Und es war für mich irgendwie sehr, sehr schrecklich, erste Tage oder erste Monate überhaupt. Weil ich habe ja in Irak hatte ich ja komplett anderes Leben und ich komme ja in ein anderes Land. Es ist auch komplett was anderes. Neue Sprache, neue Leute und auch sehr, sehr schwierig, ohne Eltern hier zu sein, ohne meinen Bruder, nach dem ganzen schrecklichen Erlebnissen hier zu sein, war auch sehr, sehr schlimm. Aber was ich sagen muss, ich wurde ganz, ganz hässlich aufgenommen von den ganzen Leuten, die ich in Deutschland getroffen habe. Und irgendwann habe ich mich daran gewöhnt oder angepasst. Es war auch sehr, sehr hilfreich, dass ich von Anfang an zum Psychologen hier gegangen bin und es hat mir sehr geholfen. Die therapeutische Betreuung der misshandelten und traumatisierten Frauen ist gut organisiert. Untergebracht sind sie in kleinen Wohngruppen mit jesidischen Leidensgenossinnen. Ich bin so in ein privates Unterkunft nur für Frauen. Nur wirklich wir, die wir mit diesem Programm hier gekommen sind, waren wir zusammen. Und das war auch für mich sehr, sehr gut, weil ich konnte mir nicht vorstellen, von Anfang an noch mit welchen anderen Leuten zu wohnen und so. Ich wusste ja, diese Leute haben auch dasselbe erlebt und wir haben uns auch gut verstanden. Schon ein paar Wochen nach der Ankunft in Baden-Württemberg beginnt Safiya Osso einen Deutschsprachkurs und macht sich Gedanken, wie ihr Leben weitergehen soll. Ich bin direkt zur Schule gegangen. Als ich nach Deutschland kam, wollte ich auch unbedingt mich beschäftigen oder ablenken, dass ich jetzt nicht so viel darüber nachdenke, was ich erlebt habe und was mir passiert wurde. Und ich bin dann zu einem Vorbereitungsschule gegangen, dass ich die Sprache gelernt habe und danach habe ich direkt angefangen mit meinem Hauptschulabschluss, habe ich mittlere Reife hergemacht, Fachabitur habe ich gemacht und ich studiere jetzt. Psychologe Jan Ilhan Kisselhan in Nachtfahrt der Seele. Wer eine Frau vergewaltigt, will damit auch ihre Gemeinschaft und ihre Familie vergewaltigen. Die Täter hatten alles unternommen, die jesidischen Mädchen in Todesangst zu versetzen, damit sie versteinerten. Doch sie haben ihr Ziel nicht erreicht, denn einige dieser Frauen gestalten ihr Leben heute wieder selber. Sie haben von sich nicht nur den Schmutz der Vergangenheit wie von einem alten Kleid abgeklopft, sondern ihre Empörung genutzt, um für eine bessere Welt zu kämpfen. Voller Würde und ohne dabei Vergeltung und Rache zu fordern. Traumatisierte jesidische Frauen sind heute ein Symbol für Hoffnung und Mut in ihrer Gemeinschaft geworden. Sie haben den Hass nicht siegen lassen. Sie haben nicht nur sich selbst, sondern auch ihre eigene Gesellschaft etwas zum Positiven hin verändert. Noch vor dem Genozid des IS waren die Jesiden eine starke Männergesellschaft und die Frauen spielten nur vereinzelt eine Rolle darin. Solch eine Leistung kann man als Wachstum durch Trauma verstehen. Menschen können durch Genozide so schwer traumatisiert werden, dass sie als Gemeinschaft untergehen. Oder sie können daran reifen und fortbestehen. Safiya Osso zählt zu den vergewaltigten Terroropfern, die dank der therapeutischen Behandlung in der Lage sind, ihre traumatischen Erinnerungen zu kontrollieren. Und in der offenen westlichen Gesellschaft gelingt es vielen jesidischen Frauen, die strengen sozialen Fesseln ihrer Community zu sprengen. Wie Psychologe Jan-Ilhan Kisselhan bemerkt. Wir sehen auch hier, dass die Frauen eine Chance hier bekommen in Deutschland, eine größere Chance haben, gegen diesen Patriarchismus aufzutreten. Und durch Schulbildung und Arbeit und Geld verdienen, haben sie hier neue Räume für sich geschaffen. Also ich sehe auch, dass die Frauen viel begieriger sind, viel neugieriger sind, viel stärker ambitioniert sind, zur Schule zu gehen, weil sie wissen, dass Bildung Freiheit bedeutet. Safia Osso, die monatelang als Sexsklavin von IS-Schergen misshandelt wurde und 2016 als schwer traumatisiertes Terroropfer nach Deutschland kam, absolviert inzwischen in Stuttgart ein duales Ingenieurstudium. 3 Monate Uni, 3 Monate Praktikum auf dem Bau. Bei einer Firma, die sich auf Brückenbau spezialisiert. Eine Frau auf der Baustelle, alleine mit vielen Männern. Der Ton dort ist vielleicht manchmal rau, aber immer herzlich. Am Anfang war ich halt so ein bisschen zurückgehalten. Es kann ja auch schrecklich sein, die vielen Männer auf Baustellen. Aber ich habe halt komplett das andere Gegenteil erlebt und ich kann mich sehr, sehr gut verstehen mit meinen Arbeitskollegen. Und wenn ich mit einer Frau arbeite oder mit einem Mann, ist hier in Deutschland kein Unterschied. In ein paar Jahren will Safia Osso fertig sein und als Bauleiterin arbeiten. Die Mitarbeiter in der Firma erlebt sie als große Bereicherung und Unterstützung. Ich wurde ganz, ganz oft gefragt, woher ich komme. Und ich erzähle auch sehr gerne, dass ich von dort aus hergekommen bin. Und ich wurde auch voll akzeptiert. Und sie geben mir auch mehr Motivation. Und sie sagen, dass ich sehr stark bin, dass ich bisher hin geschafft habe und dass ich jetzt studiere. Und das gibt mir sehr, sehr viel Motivation, dass ich jetzt weitermache. Jan-Ilhan Kisselhan schreibt in seiner autobiografischen Erzählung Nachtfahrt der Seele. Im März stand mein Vater unerwartet im Dorf. Ilhan, in 2 Wochen fährst du mit mir nach Deutschland. Wären seine Worte aus meiner Lieblingssüßspeise Helva gewesen, dann hatte ich mir soeben den Mund damit vollgestopft. Wie ein Kobold hüpfte ich um meine Geschwister herum. Wir fahren nach Deutschland, wir fahren nach Deutschland. Mit ihren durchsichtig scheinenden Händen wischte sich Großmutter die Tränen aus den Augen. Und Großvater tat so, als ob er sich mit uns freute. Aber man sah ihm an, wie sehr es ihn schmerzte, seine 3 Enkelkinder zu verlieren. Schon in den 60er und 70er Jahren kamen jesidische Familien aus der Türkei nach Deutschland, um zunächst als Gastarbeiter Geld zu verdienen. Jan Ilhan Kieselhan war 7, als ihn seine Eltern 1973 ins niedersächsische Celle holten, wo sie Arbeit gefunden hatten. Bis dahin hatte der Junge mit seinen Geschwistern in einem kleinen jesidischen Dorf im Osten der Türkei bei den Großeltern gelebt. Als Kind habe ich dieses Dorf als Freiheit erlebt. Wir waren draußen, wir haben gespielt. Es gab, wie gesagt, keine Autos, keine Straßen. Es war aus meiner Erinnerung die schönste Zeit meines Lebens, was Freiheit und Bewegung betrifft. Man konnte sich überall bewegen, es gab keine Einschränkungen. Die Grenze war tatsächlich die Grenze zu den muslimischen Dörfern. Das war ein Tabu. Wir durften niemals hin und auch erst recht nicht allein, aber in dem Dorf selber habe ich das Leben als sehr harmonisch erlebt. Wir haben viele Erzähler. Mein Großvater war ein bekannter Erzähler, in dem die Leute im Sommer, wenn es heiß ist, abends dann auf den Dächern sich zusammensetzen, 50, 60, 70 Leute. Und dann hat mein Großvater bis in den Morgen frühen Geschichten erzählt und alle haben mitgehört. Das ist sozusagen meine Kindheit von Erzählungen, von Geschichten, von Musik, von Hochzeiten, die es gab. In seiner autobiografischen Erzählung »Nachtfahrt der Seele« schildert der Psychotherapeut Jan Ilhan Kieselhan, wie er als Kind aus einer fast archaischen Gesellschaft im anatolischen Dorf in eine moderne, hochzivilisierte Welt katapultiert wurde. In Hannover holten uns Bekannte ab und brachten uns nach Celle, wo ich die nächsten 13 Jahre leben sollte. Eine kleine Stadt mit Fachwerkhäusern, ordentlich und sauber. Die Straßen waren gepflastert und es gab so viele Geschäfte und Lampen in Schaufenstern, die unentwegt leuchteten. Meine Geschwister und ich teilten uns ein Zimmer. Es gab Schränke und jeder bekam sein eigenes Bett. Und dazu gab es Licht, das man jederzeit durch Knopfdruck ein- und ausschalten konnte. Wir waren begeistert. Ein und aus, hell und dunkel, ein und aus. Und jedes Mal lauter Jubel dazu. Auch Ilyas Jansch, heute Vorsitzender des Landesverbandes der Jesiden in Niedersachsen, stammt aus einem jesidischen Dorf im Osten der Türkei. Mein Vater war Schäfer dieses Dorfes, meine Mutter war Hausfrau. Es war immer halt sehr problematisch, weil abends immer die PKK-Milizen sich auch in den Dörfern der Jesiden und auch in den kurdischen Dörfern aufgehalten haben. Und dann hatte man meistens am nächsten Morgen das türkische Militär. Also es gab ja diesen Ausspruch, also das Kommando, also es war halt tatsächlich eine Spezialeinheit. Und die sind dann morgens dann in den Dörfern gekommen und haben dann die Menschen drangsaliert und die Jesiden auch misshandelt. Also meine Mutter hat immer davon berichtet, wie man den Gehstock ihres Vaters um seinen Hals gelegt hat und ihn dann halt durchs Dorf gezogen hat, bis da zwei Frauen sich draufgeworfen haben, damit die erstmal überhaupt ihn loslassen. Oder auch religiösen Würdenträgern, dass man sie halt am Bart, weil der Bart war ja tatsächlich ein religiöses Symbol, gehalten hat und mit dem Kopf dann gegen die Wand gehauen hat. 7 Jahre alt ist Ilyas Jansch, als die Familie 1988 nach Deutschland emigriert und in der Nähe von Wolfenbüttel eine Wohnung bekommt. Da sind wir in einem kleinen Dorf gekommen. Also da waren ungefähr 200 Bewohner. Es gab die große Hauptstraße, die konnte ich immer mit als Kind mit dem Fahrrad einmal hoch und runter. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und der Sportplatz. Wir waren die einzige Familie aus dem Ausland. Das muss ich auch sehr hoch anrechnen. Wir sind ja sehr herzlich in diesem Dorf empfangen worden. Auch mit Kuscheltieren, mit Kleidung. Die Menschen haben im Dorf auch keinen Laden gehabt. Die haben uns tatsächlich mit ihrem Auto sogar in die Läden gebracht. Und manchmal auch dann auch zum Sozialamt und so weiter. Also sehr aktiv damals auch schon für uns gewesen. Und das war schon sehr nett. Also wir waren ein guter Bestandteil des Dorfes. Also die Freiwillige Feuerwehr, das war eine gute Zeit, das mitzuerleben. Auch die Schützenfestveranstaltung und den Umzug. Und wir gehörten einfach dazu, muss man ja sagen. Mein Papa hatte, weil er auch sehr landwirtschaftlich geprägt war und so weiter, dann einen Landwirt im Dorf, der ihm dann mal ein paar Schafe gekauft hat. Und meine Mutter fing dann auch schon wieder an, ach, wir sind vor sowas weggelaufen und jetzt fängt er wieder mit Schafen an und Landwirtschaft an und so weiter. Aber das war halt tatsächlich für ihn auch eine Form, auch Anschluss zu finden. Die Integration in die deutsche Mehrheitsgesellschaft verläuft reibungslos, auch dank der Offenheit der Dorfbewohner. Der Pfarrer der Kirche aus dem Nachbardorf, der ist tatsächlich dann zu uns gekommen und hat uns dann auch nochmal unterstützt. Und auch die Besuche in der Kirche waren für uns also nichts Befremdliches. Und auch die Nachmittage in der Kirchengemeinde, also dort zu basteln, dort zu kochen und all solche Elemente, die waren schon sehr, Sehr gut. Das erste Werk, was ich als Kind gelesen habe, das war so eine Kinderbibel war das. Und die habe ich mittlerweile jetzt für meinen Sohn und den anderen angeschaut, weil ich war so beeindruckt von dem, was in diesem Werk da stand. Tekal hat ihre Kindheit in Deutschland weniger positiv erlebt. Die jesidische Filmemacherin und Journalistin ist nur 3 Jahre älter als Ilyas Jantsch, wurde aber in Hannover geboren, als Tochter eines politisch engagierten Vaters. Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber das Jesidentum war tatsächlich verhaltensbestimmend, weil ich, seit ich mich erinnern kann, wusste, dass wir aufgrund dieser Religionszugehörigkeit ja, im Ausnahmezustand leben. Also im Grunde genommen keine Sicherheit hatten und auch kein Bleiberecht. Und es ging darum, dass wir als Jesidinnen und Jesidinnen nicht erwünscht waren. Und das war total skurril für mich, weil ich ja ziemlich deutsch war. Also ich hatte dieselben Wünsche wie meine Mitschülerinnen und Mitschüler. Oder ich war ja damals, wie gesagt, noch im Kindergarten. Und ich habe letztens eine ganz alte Freundin von mir getroffen, mit der ich im Kindergarten war. Und die hat mir gesagt, dass sie sich noch daran erinnern kann, wie ich mich ihr damals vorgestellt habe. Ich habe wohl gesagt, hallo, ich bin Düsen, ich bin Kurdin und Jesidin. Und da muss ich irgendwie, weiß ich nicht, 4, 5 gewesen sein. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber sie hat mir das gesagt. Und ich glaube, dass diese Aussage einfach zeigt, wie wichtig diese Identität für mich war und dass ich auch begriffen habe, ja, dass es gilt, das zu verteidigen. Eine Generation später machte die Schriftstellerin Ronja Othmann, aufgewachsen in einer jesidisch-deutschen Familie in Bayern, ähnliche Erfahrungen. In ihrem autobiografischen Roman »Die Sommer« erzählt sie davon. »Woher kommt dein Name?«, fragte die Deutschlehrerin. »Das ist ein arabischer Name, oder?« Leila schüttelte den Kopf und sah auf die Maserung des Tisches. »Zum Islam kann uns sicher unsere Leila etwas erzählen«, sagte die Sozialkundelehrerin. »Fastet ihr am Ramadan?«, fragte die Mutter einer Schulfreundin, als sie Leila von einer Geburtstagsfeier nach Hause fuhr. »Ist es nicht schwierig, so zwischen den Kulturen aufzuwachsen? Dein Vater ist sicher streng. Trägt deine Mutter Kopftuch?« Antwortet Leila, »Nein, wir sind keine Muslime. Nein, wir sind keine Araber. Nein, wir beten zu Hause nicht und fasten auch nicht an Ramadan. Aber ja, meine Oma und meine Tanten tragen Kopftücher.« Dann warf sie nur noch mehr Fragen auf. Sagte Leila, wir sind Jesiden. Dann wussten die anderen gar nicht mehr, wovon sie sprach. Alles an Leila irritierte immer alle. Die Bäckerin im Ort, den Zahnarzt, die Apothekerin, die Lehrerin in der Schule. Leila stand vor dem Spiegel, betrachtete das verwässerte Blau ihrer Augen und ihre dunklen, fast schwarzen Haare. Leila Hassan, dieser verräterische Name. »Mein Vater kommt aus Kurdistan«, sagte Leila, und die Leute antworteten darauf, »Kurdistan gibt es nicht.« »Mein Vater kommt aus Syrien«, sagte Leila dann, dachte an ihren Vater und schämte sich. Zu den Vorurteilen von Seiten vieler Deutscher gesellen sich die Anfeindungen aus dem Migrantenmilieu. In ihrer alten Heimat im Vorderen Orient leiden die Jesiden unter einer doppelten Benachteiligung. Als kurdischstämmige Volksgruppe werden sie im Irak, in der Türkei und in Syrien unterdrückt. Als eigenständige Religionsgruppe gelten sie darüber hinaus auch bei der großen Mehrheit der muslimischen Kurden als Außenseiter. Auch in Deutschland ist die Ausgrenzung doppelt. Düsen Tekal, Wir gehörten nirgendwo dazu. Weder gehörten wir der deutschen Mehrheitsgesellschaft an, noch dem Migrantenmilieu. Wir waren quasi auch die falschen Migrantinnen. Und ich glaube, daraus ist ja das Kraftzentrum entstanden und die Resilienz, von der wir bis heute ja auch schöpfen. Es war ganz konkret so, dass ich angegriffen worden bin dafür, auch in der Schule. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir eine Landkarte aufmalen sollten. Und dann habe ich Kurdistan reingeschrieben. Dann wurde ich sofort angegriffen von meinen türkischen Mitschülern. Es gibt kein Kurdistan. Und Jesiden gibt's auch nicht. Ihr seid Teufelsanbeter. Ich bin dann weinend nach Hause. Warum nennen die uns so? Was ist mit uns? Man sieht Frauen in der Öffentlichkeit in jesidischen Dörfern, man sieht sie rumlaufen, man sieht sie Kette rauchen, die Älteren vor allem in Syrien. Oder dieses Bild von diesen, daran erinnere ich mich auch wirklich noch als Kind sehr eindrucksvoll. Frauen, die wirklich alt sind teilweise, im Gesicht tätowiert, also hier eine Tätowierung haben, die Haare mit Henna knallrot gefärbt haben. Das Kopftuch ist natürlich immer so irgendwie ganz locker so und dann ist es verrutscht und man hat die knallroten Haare gesehen und Kette rauchend, aber wirklich und die mit so einer krächzenden Stimme sprechen und sehr viel sprechen und auch eine Autorität ausstrahlen. Also diese Frauen gibt es auf jeden Fall. Man hört, was sie sagen. Sie haben was zu sagen. Aber manchmal kommandieren sie auch rum. Ja, es wird ja immer dieses Stereotyp, dass die Frauen unterdrückt werden. Ich habe das überhaupt nicht so erlebt. Ob das meine Großmutter war, meine starken Tanten waren, meine Mutter, die sich übrigens nie haben den Mund verbieten lassen. Also das ist so meine Eigenschaft, die habe ich von meiner Mutter. Ja, die sich nichts gefallen lassen hat. Die in dem Moment, wo sie Unrecht erfahren hat, in dem Moment auch eine Schlagfertigkeit an den Tag gelegt hat, das den anderen Ohren und Sehnen vergangen ist. Was Ronja Othmann als Kind im syrischen Dorf erlebte, deckt sich mit dem, was die in Hannover geborene Filmemacherin Düsen Tekal aus ihrer Familie erzählt. Frauen nehmen in der jesidischen Gesellschaft eine wichtige Rolle ein. Das steht im Einklang mit den religiösen Grundsätzen. Die Jesidin darf zusammen mit Männern an allen kultischen Handlungen teilnehmen. Sie kann auch als geistliche Würdenträgerin auftreten. Ihre Stellung im Alltag ist nicht so reglementiert und unterprivilegiert wie die der Muslimin. Es gibt keine jesidischen Texte, die, wie etwa der Koran, Schläge gegen die Ehefrau erlauben. Und doch sind die Geschlechterrollen in der jesidischen Community oft klar verteilt. Die Jesiden haben keine Unterschiede zwischen Mann und Frau in ihrer Religion. Sie haben auch keine traditionellen Vorschriften von Kleidung. Sie müssen nicht Kopftuch tragen oder solche Dinge. Die gibt es nicht. Also in dem religiösen Glauben der Jesiden gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Es gibt aber patriarchalische Unterschiede, dass der Mann dann die Macht übernimmt und die Frau unterdrückt. Aber das hat nichts mit der Religion des Jesiden zu tun. Ich bin mit so starken Frauenfiguren aufgewachsen und trotzdem habe ich das Patriarchat erlebt. Also machen wir uns nichts vor. Gab halt beides. Es gibt diese Gleichzeitigkeit. Der Zusammenhalt innerhalb der jesidischen Familien ist in der Regel eng. Auch in Deutschland. Die Kinderzahl ist meist groß. Eltern und Großeltern, aber auch Onkel und Tanten sind Respektspersonen. Scheidungen selten. Und auch wenn es den religiösen Grundsätzen widerspricht, ist der Mann oft uneingeschränkter Herrscher im Haus. Autorin Ronja Othmann. Es gibt natürlich diese patriarchalen Strukturen von arrangierten Ehen, Zwangsehen. Na gut, in den Dörfern war es auch für die Männer, gab es diese Zwänge. Für die Frauen waren sie noch mal härter, würde ich sagen. Für Frauen die Möglichkeiten, was man tun kann, sind sehr begrenzt, außer halt heiraten. Auch bei deutschen Jesiden kommt es vor, dass die Mutter des Bräutigams nach der Hochzeitsnacht das blutbefleckte Bettlaken der Braut als Trophäe an sich nimmt. Dieses Ritual, dass das Bettlaken nach der Hochzeit zeigt und da so eine Kiste tut, im Wohnzimmer stellt, dieses Jungfräulichkeits, dieser Mythos, ist ja ein Mythos eigentlich auch, dass das noch so eine große Rolle spielt. Solche Dinge, das gibt es natürlich auch, das ist schrecklich. Und auch Zwänge auf jeden Fall, vor allem für auch homosexuelle Jesiden beispielsweise, das ist echt schwierig. Aber es hat sich auch in Teilen wiederum sehr viel verändert, muss ich sagen. In der Vergangenheit war es üblich, dass die Eltern des Bräutigams an die Familie der Braut ein Brautgeld zahlten. Auch bei deutschen Jesiden ist dieser Brauch teilweise noch üblich, wie Ilyas Jansch, Vorsitzender der jesidischen Gemeinde in Oldenburg, berichtet. Das war auch mal ein ganz großes, sehr emotionales Thema bei den Jesiden. Ich kann mich an Beträge von 60.000 Euro in der Vergangenheit erinnern. Und dann ist aber Gott sei Dank die religiöse Instanz, also der religiöse Rat im Irak, irgendwann mal dann zusammengekommen und hat sich dann auf, ich glaube, 75 Gramm Gold geeinigt. Und das waren so 3.500, damit es bei der Symbolik bleibt oder so. Und mittlerweile haben wir es aber Gott sei Dank in Deutschland so, dass dieser Brautpreis von 3.500 bis 5.000 mittlerweile Bestand hat. Viele Jesiden wollen sogar nicht mal das haben. Also die haben, nachdem der IS diesen Völkermord an den Jesiden verübt hat und schlimmste Verbrechen an den Frauen und Mädchen verübt hat, ist bei vielen auch ein anderes Bewusstsein in den Kopf gekommen, weil der IS ja jesidische Frauen verkauft hat. Bis heute gelten für Jesiden strenge Heiratsregeln. Erlaubt sind nur Ehen mit einem Partner oder einer Partnerin aus derselben Kaste. Wer es wagt, jemanden zu heiraten, der einer anderen Glaubensrichtung angehört, muss damit rechnen, dass er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird, wenn nicht mit schlimmeren Konsequenzen. Wie verträgt sich diese unerbittliche Strenge nach innen mit der toleranten Haltung der Jesiden gegenüber Andersgläubigen? Oder mit der üblichen Praxis, zuerst für alle anderen Religionen zu beten und erst danach für die eigene Gemeinschaft? Religionswissenschaftler Michael Blume. Das Jesidentum hat diese Spannung versucht aufzulösen zwischen einer Toleranz nach außen, aber sehr strengen Regeln nach innen durch Wiedergeburtslehren. Das heißt nämlich, dass wir mehrfach geboren werden. Und das kann dann bedeuten, ich kann also einen Menschen einer anderen Religion durchaus anerkennen und kann sagen, ja, wenn diese Christin, wenn dieser Muslim, wenn diese Jüdin ein gutes Leben führen, dann werden sie einmal auch in unsere Gemeinschaft hineingeboren werden. Dann kommen sie dazu. Gleichzeitig ist man dann aber nach innen sehr streng und sagt also, diejenigen, die das Kastensystem in Frage stellen, die Autorität der Männer in Frage stellen, die Gemeinschaftsregeln in Frage stellen, gegen die ist dann Gewalt möglich. Der Psychotherapeut Jan Ilhan Kieselhan verstieß gegen diesen jesidischen Ehrenkodex und erlebte am eigenen Leib Bedrohung und Ausgrenzung. In den 90er Jahren arbeitete er bei einem kurdischen Fernsehsender in Brüssel, als er sich in eine Muslima verliebte und gegen erbitterte Widerstände aus seiner Umgebung eine Liaison einging. Wir trafen uns am Bahnhof. Ich nahm ihre Hand. Sie war eiseskalt, obwohl es draußen warm war. Was ist passiert? Ich mache mir Sorgen um dich. Wieso das denn? Es folgte ein langes Zögern, eine Umarmung, nasse Tränen an meinem Hals, bis sie es schaffte, mir von der Morddrohung zu erzählen. Vor einigen Tagen hat ein Mann von einer kurdischen Organisation angerufen. Er wollte mich in einem Café treffen. Sie fasste sich an die Kehle, als habe dort jemand ein Messer angesetzt. Ich war neugierig und bin hingegangen. Als ich dort ankam, erwarteten mich bereits ein 50-Jähriger mit Anzug und Dreitagebart mit zwei weiteren Männern am Tisch in einer Ecke. Er sagte zu mir, »Dieser Kisilan hat in der kurdischen Gesellschaft einen bedeutenden Namen. Durch die Beziehung mit dir ist daraus eine Schande geworden.« Sie holte tief Luft. Jene Männer wollten die aus ihrer Sicht untragbare Verbindung zwischen einem Jesiden und einer Muslima offenbar nicht akzeptieren. Wieso wagten es diese Leute, sich in mein Leben einzumischen? Ich schmeckte den Zorn wie einen bitteren Geschmack im Mund, umfasste fest ihre Hand, während sich in meinem Kopf alles drehte. Und was ist weiter passiert? Meine Liebste senkte die Stimme, als wäre es zu furchtbar, es auszusprechen. Er hat mir gedroht. Wenn du ihn noch einmal siehst, dann werden wir diesen Mann nicht mehr am Leben lassen. Wir sind überall und können ihn zu jeder Zeit an jedem Ort finden. Ich wurde ausgegrenzt und es gab verschiedene Drohungen und viele der Familienmitglieder haben den Kontakt gebrochen. Ich habe daran geglaubt und glaube noch daran, dass ich nichts Falsches gemacht habe, sondern dass eine Ehe mit einer Andersgläubigen kann kein Ausschluss sein, weil ich ja mich nicht religiös definiere, sondern mich kulturell definiere und weiterhin mich auch als Jeside sehe wie jeder andere. Und nur weil irgendwelche Regeln im 12. Jahrhundert, die nicht von Gott geschlossen sind, sondern von Menschen geschlossen sind, können die nicht Macht über mich ausüben. Jan Ilhan Kizilhan und seine Frau haben die Widerstände seitens der Verwandtschaft sowie der jesidischen und muslimischen Community ignoriert und sich ein paar Jahre später mit ihren Familien versöhnt. Aber nicht immer geht es so gut aus. Vor allem, wenn junge Frauen bei ihrer Partnerwahl die Erwartungen der Eltern und Verwandten enttäuschen. In der Nacht des 1. November 2011 wurde Arzur Özmen in Detmold von 5 ihrer Geschwister gewaltsam entführt und von ihrem Bruder Osman durch 2 Kopfschüsse ermordet. Sie war eines von 10 Kindern einer jesidisch-kurdischen Familie, die 1990 nach Detmold gekommen war. In einer Bäckerei, wo sie an den Wochenenden arbeitete, hatte sich Arzur Özmen in den 23-jährigen Bäckergesellen Alexander K. verliebt. Die Beziehung zu einem Nicht-Jesiden wurde von der Familie offensichtlich nicht toleriert, da sie gegen die Heiratsvorschriften verstieß. Der gewaltsame Tod der jungen Arzur Özmen ist nur eines von vielen erschütternden Schicksalen, die Frauen auch in Deutschland erleiden. Die Zahl der Ehrenmorde ist seit Jahren konstant. Und immer wieder gibt es Fälle, in denen Täter und Opfer aus jesidischen Familien stammen. Jan Ilhan Kizilhan hat als Gerichtsgutachter mit vielen Tätern gesprochen. Sogenannte Ehrenmorde sind vorislamische Vorstellungen von patriarchalischen Gesellschaften, die Frauen als Besitz sehen. Und das hat nichts mit Jesiden zu tun, aber auch nichts mit Islam und Christentum. Aber Ehrenmorde begehen Jesiden, begehen Muslime, begehen auch Christen. Ich habe jetzt, glaube ich, 48 Ehrenmorde von allen diesen Religionen begutachtet als Gerichtsgutachter. Ich war bei den Leuten im Gefängnis, habe ein Gutachten über sie geschrieben, warum sie das gemacht haben. Und es ist genau das gleiche Bild. Also hier geht es tatsächlich um archaisch, fast patriarchalische Vorstellungen, in denen sie glauben, dass die Kinder, vor allem die Mädchen und ihre Frauen, besitzen und sie bestimmte Regeln, wenn sie brechen, Normen, Werten, dass man das Recht hat, sie auszugrenzen, aber auch im Extremfall zu töten. Wie kann sowas passieren? Das heißt, auch hier sehen wir, dass Kultur und Religion, wenn sie ideologisiert werden, auch dann im Extremfall Tod für andere bedeuten. Das sehen wir bei den islamischen Sekten, das sehen wir bei der IS, das sehen wir heute bei der Hamas, die Elemente aus der Religion nehmen, diese legitimieren, eine Ideologie daraus machen und daraus in der Lage sind, Massenmorde zu begehen. Ja, wie die IS gegen die Jesiden einen Genozid verübt hat, die Hamas eben in der Lage war, Babys zu töten, was mit der Religion nichts zu tun haben kann, aber sie legitimieren das. Insofern kann extreme Religion und extremer Glaube und Kultur dazu führen, dass sie tödlich werden. Der Hohe Rat im Irak, die höchste Glaubensinstanz der Jesiden, verbot in einem Erlass sowohl die Zwangsheirat als auch jegliche Form von Gewalt in der Ehe. Ein Mord aus Ehrgefühlen ist mit den Grundsätzen des Jesidentums nicht vereinbar und ist eine sündhafte Handlung. Natürlich gibt es aber auch Todesfälle, die aus falschem Ehrgefühl und vielleicht auch aus einer Tradition des Nahen Ostens mitgebracht worden ist, weil sich auch Rollen verändern in Familien und weil auch vielleicht Entfaltung von Frauen nicht gewünscht wird. Und natürlich wird es sowas auch bei den Jesiden geben, sowas wird es auch bei Muslimen geben, sowas wird es bei auch anderen geben. Aber das Jesidentum in seiner Philosophie und in seiner Lehre lehnt diese Form des Tötens in jeglicher Form ab. Ilyas Jansch, Vorsitzender des Landesverbands der Jesiden in Niedersachsen. Der Zentralrat der deutschen Jesiden hat die Gerichte aufgefordert, bei Ehrenmorden keinerlei mildernde Umstände aufgrund der kulturellen und religiösen Herkunft des Täters anzuerkennen. Gerichte müssen mit äußerster Härte bei diesen Tötungsdelikten vorgehen und ein Exempel statuieren, dass solche Dinge nicht mehr passieren. Und das haben Gott sei Dank auch Gerichte vereinzelt auch gemacht. Also da darf es auch keine Relativierung aufgrund von Kultur und der Situation geben, sondern da muss man ein klares Signal zu setzen, auch wenn Jesiden sich von ihrer Religion abwenden. Es ist nicht Aufgabe der Familie, diese Menschen mit Gewalt an das Jesidentum zu binden. Es ist aber auch so, dass wir massive Spannungen haben. Also gerade auch Männer, ältere Männer, die unheimliche Schwierigkeiten haben, dass die Rollen zerfallen, dass sich die Gesellschaft umwälzt und teilweise auch mit Gewalt reagieren. Also das Jesidentum macht große Fortschritte. Es wird zu einer auch deutschen Religion. Aber da sind noch unheimliche Spannungen drin. Es geht um die Frage, ob man Mischehen akzeptiert und irgendwann vielleicht auch Konversionen akzeptiert. Wenn das Jesidentum das nicht schaffen würde, dann würde es sich natürlich im Laufe der Zeit auflösen. Ich bin gemäßigt optimistisch. Ich glaube, die Jesidinnen und Jesiden werden das auch schaffen. Aber das ist ein schmerzhafter Prozess, der auch mit Gewalt, sogenannten Ehrenmorden, einhergeht. Und da sollte auch die Gesamtgesellschaft nicht blauäugig sein, sondern die Jesidinnen und Jesiden unterstützen, die sagen, ja, ich stehe zu meiner religiösen Identität, aber ich fordere auch Reformen. Für Gewalt zum Beispiel gibt es nie eine Rechtfertigung und die wollen wir in Deutschland nicht. Solche Stimmen brauchen wir und solche Stimmen sollten wir stärken. Also im Nahen Osten waren die Jesiden überwiegend dann homogen auf dem Lande unter sich, ja. Und hier leben wir in einer multikulturellen Gesellschaft. Und das ist eine ganz andere Situation, ne? Also insofern sind da die Herausforderungen ganz andere als im Nahen Osten. Auf etwa 1 Million schätzt man die Zahl der Jesiden weltweit. Nur wenige Zehntausende wohnen in ihren angestammten Siedlungsgebieten. Andere sind schon vor Generationen nach Armenien oder Georgien geflohen. Ein Drittel lebt seit 10 Jahren in Zeltlagern im Irak, ohne Hoffnung auf Rückkehr in ihre Heimatdörfer. Viele jesidische Familien sind seit 2014 emigriert in die USA, nach Australien, Neuseeland, Westeuropa. Die mit Abstand größte Gruppe der Auswanderer, etwa 250.000 Jesiden, haben Deutschland als neue Heimat gewählt. Man kann insofern schon sagen, dass Deutschland ein Schwerpunktland des Jesidentums wird, wie zum Beispiel Armenien und Georgien in der Vergangenheit. Hier wird sich dann entscheiden, ob sich Reformflügel durchsetzen oder ob die Traditionalisten die Religion quasi mit sich runterreißen. Und da ist Deutschland einfach aufgrund der besonders hohen Zahl von Jesidinnen und Jesiden in einer ganz entscheidenden Situation. Sie leben in Freiheit und sie müssen sich auch tatsächlich zunehmend mit Fragen beschäftigen, wie können wir unsere Religion sozusagen aufrechterhalten, ne, die religiösen Inhalte, wie können wir überlebensfähig weiterhin bleiben. Es gibt ja schon seit den 90er Jahren diesen Ausspruch, die Jesiden werden wie der Zucker in einem Teeglas dahinschmelzen. Und ich sage ja immer so, wenn sie den Tee getrunken haben und das Süße erleben, dann ist das immer noch das Jesidentum. Ich habe also nicht die Angst, weil die Jesiden auch nach 2014 in Deutschland in einer viel größeren Zahl anzutreffen sind. Sie sind ja nach wie vor mit sich solidarisch, gliedern sich auch an bestehende Gemeindestrukturen an. Das heißt, sie leben nicht irgendwo lose alleine vor sich dahin, sondern suchen auch den Anschluss an andere Jesiden, die schon auch seit 50, 60 Jahren hier sind. Also wir haben nicht die Bange oder die Angst, dass wir uns in Deutschland auflösen werden, sondern auch in unserer kleineren Zahl ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor sein wollen, um dieses Land und seine Demokratie auch zu schützen. Ein später Vormittag. Der Parkplatz vor dem jesidischen Gemeindezentrum in Oldenburg ist voll mit Autos. Viele kommen aus dem Umland, aber man sieht auch Kennzeichen B für Berlin, S für Stuttgart, M für München, NL für Niederlande, B für Belgien. Eine jesidische Trauerfeier. Schwarz gekleidete Männer, junge und ältere, stehen schwatzend und rauchend vor der großen Türe. Auch ein paar Kinder laufen herum, adrett gekleidet im Sonntagsanzug. Einige Frauen in dunklen Trachten haben sich in der Eingangshalle versammelt. In der kleinen Küche herrscht reges Treiben. Fleißige Frauen tragen Kisten mit Auberginen, Zucchinis, Paprika herein. Große Sträuße, Petersilie und Koriander. Es duftet nach starkem Kaffee, heißem Öl, Lammfleisch, Knoblauch, Zwiebeln. Im großen Saal sind drei oder vier lange Tischreihen aufgebaut. Noch sind viele Stühle leer, aber hier und da sitzen kleine Gruppen von älteren Männern in leises Gespräch vertieft. In der Ecke ist ein Podest aufgebaut. Darauf stehen Blumensträuße, Kerzen, ein Porträtfoto des Bundespräsidenten. An der Wand zwei große Flaggen, Deutschland und Stadt Oldenburg. Hier werden die religiösen Würdenträger reden und die Trauerzeremonie leiten. Als Ilyas Jantsch, der Vorsitzende der jesidischen Gemeinde, zum Interview in sein Büro bittet und die Türe schließt, schallt von draußen lautes Wehklagen herein. Eine ältere Frau schluchzt, beweint den Toten und wird schließlich von anderen klagenden Stimmen besänftigt. Wenn jemand verstirbt, ist es so, dass dann halt eine ganz große Menschenmenge zusammenkommt und dann die Trauerfamilie bei diesem Anlass dann auch unterstützt, also moralisch und seelsorgerisch, aber auch zugleich finanziell. Und das ist dann so, dass dann wirklich ganz viele Menschen aus dem europäischen Raum sogar zusammenkommen. Früher haben sie ja sogar 7 Tage in diesen Räumlichkeiten ihre Trauerfeier abgewickelt. Mittlerweile aufgrund von Arbeit und anderen Verpflichtungen ist die Trauerfeier auf 1 bis 3 Tage reduziert worden. Und dann ist es so, dass in diesen Räumlichkeiten dann halt auch eine Trennung zwischen Männern und Frauen gibt. Die ist nicht religiös bedingt, sondern das hat ja einfach mit der Form der Trauerarbeit zu tun, dass Frauen Klagelieder singen und auch sehr intensiv emotional weinen. Und dann ist das so, dass dann diese Personen dann in den Gemeindehäusern auch nochmal von religiösen Würdenträgern, also den zuständigen Scheichs und Piers, gewaschen werden. Das religiöse Totenkleid, also wird angebracht. Und dann wird im großen Saal dann religiöse Hymnen, die den Tod behandeln, rezitiert durch die Würdenträger. Und auf dem Friedhof dann ebenso. Und das wird dann auch eine große Kollekte auch gesammelt, dass die Trauerfamilie auch bei der finanziellen Abwicklung der Trauerfeierlichkeit nicht alleine gelassen wird. Und das ist ein Akt der ganz großen Solidarität, also bei den Jesiden. Mehr als 7000 Jesiden leben heute in Oldenburg. Manche kamen schon in den 70er Jahren als Gastarbeiter aus Anatolien. Nach dem Militärputsch von 1980 in der Türkei gab es eine zweite Welle von Emigranten. Schließlich zogen nach dem Völkermord von Shingal viele irakische Jesiden in die Stadt. Vor über 30 Jahren entstand das Gemeindezentrum, gelegen in einem ruhigen Wohnviertel. Hier organisiert der ehrenamtliche Verein Jesidisches Forum Sozialberatung, Sprachkurse und Bildungsangebote, engagiert sich im interkulturellen Dialog, bietet Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche an und stellt die Räumlichkeiten für Familienfeiern zur Verfügung. Einen regelmäßigen Gottesdienst wie bei Christen, Muslimen oder Juden kennen die Jesiden nicht. Es ist auch so, dass Hochzeiten und Trauerfeiern tatsächlich so die Hauptanlässe sind, wo Jesiden jedes Wochenende auf der Autobahn im ganzen Bundesgebiet unterwegs sind. Und wenn man auch noch die religiösen Feierlichkeiten dazu nimmt und auch die kleineren religiösen Anlässe wie eine Taufe oder eine Beschneidung, ist das das, was das Jesidentum in Deutschland als Kollektiv, als Gemeinde zusammenhält. Der Verein der Oldenburger Jesiden ist nicht nur politisch aktiv in verschiedensten Gremien und Ausschüssen der Stadt. Er arbeitet auch eng zusammen mit den christlichen und islamischen Gemeinden. Vor ein paar Jahren beteiligte sich der Verein mit einem orientalischen Infostand und einem Trachtenmarsch am Tag der Niedersachsen. Die Resonanz bei Mitwirkenden und Zuschauern war positiv. Und dann haben wir halt tatsächlich in Deutschland den ersten jesidischen Trachtenverein gegründet. Und das Erste, was ich dann immer ausloten musste, ist, also die Trachtenvereine, sind die völkisch eingehaucht, sind die nationalistisch eingehaucht, sind sie fremdenfeindlich eingehaucht. Das ist alles nicht der Fall gewesen. 2020 trat der jesidische Trachtenverein e.V. dem Landestrachtenverband Niedersachsen bei und ist seitdem bei Umzügen in Oldenburg mit Musik und Tanz präsent. Die Männer im weißen, langen Kleid, Überjacke, Bauchtuch und Filzmütze. Die Frauen im perlenbestickten Gewand, Pluderhose, kunstvollem Turban aus rotem Tuch. Wir haben mit unserem Trachtenverein dann auch einen Trachtenwagen besorgt, haben uns einen Trecker organisiert und haben in Oldenburg dann angefangen, uns beim Krammermarktumzug, das ist sowas wie der Karneval theoretisch hier in Oldenburg, dann auch mit Süßigkeiten und mit Musik und Tanz dann auch in Oldenburg vorzustellen, weil ich gesagt habe, eine bessere Werbung kannst du in dieser Stadt gar nicht kriegen, wenn du so viele Menschen auf der Straße hast und dann auch vor dem Fernseher. Das finde ich wunderbar, also über das Thema Kultur dann nochmal Integration voranzutreiben. Viele Jesiden, die schon länger in Oldenburg leben, haben den sozialen Aufstieg geschafft, einen eigenen Betrieb eröffnet oder arbeiten in gut bezahlten Jobs. Und nicht nur im Berufsleben, auch im Freizeitverhalten passen sie sich den Deutschen an. Etwa, wenn es am Wochenende in den Schrebergarten geht. Wir haben mittlerweile viele neu zugewanderte Jesiden, die in den Kleingartenvereinen sich da halt eine Parzelle organisiert haben und dort auch sind. Dann frage ich immer so, was macht ihr da? Ja, in den Blogs und zu Hause ist nicht schön, wenn man mal gemeinsam Bier trinkt oder auch von mir aus eine Jack Daniels Flasche leer macht. Aber da können wir ganz gemütlich dann einen bechern und von mir aus auch dann halt auch sich den Pflanzen und dem Grünzeug hingeben. Also was die wichtigsten Faktoren für eine gelingende Integration bei den Jesiden sind, ist, dass die Jesiden nicht diesen Blick zurück in eine Heimat wie den Irak, Türkei oder Syrien haben. Sie haben für sich verstanden, dass Lebensgrundlage und Lebensmittelpunkt Deutschland sein wird. Und deswegen gibt es auch ein ganz großes positives Bekenntnis auch zu diesem Land. Also aus tiefstem Herzen, muss ich sagen. Das wurde auch alleine deutlich, als im Ahrtal und in einigen Gebieten in Deutschland es die Überschwemmung gab, wo Jesiden aus dem ganzen Bundesgebiet in Einheiten dahingegangen sind und freiwillig damit aufgeräumt haben. Auch kürzlich, als Oldenburg von der Überflutung bedroht war, haben sofort Gemeindemitglieder angerufen und gesagt, so sagt dem Bürgermeister Bescheid, wenn er noch tatkräftige Unterstützung braucht und so weiter. Wir organisieren Leute zum Anpacken. So einhellig die jesidische Gemeinschaft die Integration in die deutsche Gesellschaft anstrebt, so uneinig ist sie in politischen Fragen. Die terroristische PKK-Bewegung, die Arbeiterpartei Kurdistans, die das politische Ziel einer Unabhängigkeit Kurdistans verfolgt und in Deutschland verboten ist, genießt in manchen Kreisen Sympathien. Andere unterstützen eine der konkurrierenden politischen Parteien im kurdischen Teil des Irak. Kommunistische Splittergruppen rekrutieren Anhänger. Uns ist immer wichtig, dass diese Einflüsse nicht in die Vereinsarbeit hineingetragen werden. Wir sagen immer den Jesiden, wenn ihr in dieses Haus kommt, zieht bitte eure politische Jacke vor der Haustür aus und kommt als Jesiden. und fangt nicht an, hier in diesen Räumlichkeiten da die Politik hineinzutragen. Das wollen wir nicht, auch in anderen Richtungen auch nicht. Das ist uns auch wichtig, dass die Vereine neutral bleiben. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch Vereine, die auch politisch dominiert werden, leider. Das muss man ja sagen, wie es ist. Es ist auch schwierig, diesen Prozess auch zu verändern, weil es alteingesessene Kader gibt, die da partout nicht davon abweichen wollen. Es gibt keine Stadt, wenn es Jesiden gibt, auch keinen Verein gibt. Sie haben sehr viele Vereine. Aber wenn es um die Interessen der Jesiden geht, hat jeder eine andere Vorstellung. Wir haben Konservative, die sagen, es muss alles so bleiben wie vor 100 Jahren oder 200 Jahren. Es gibt einige, die eher offener, liberaler sind. Es gibt einige, die die PKK unterstützen. Es gibt einige, die die Barzani-Gruppe unterstützen. Also auch hier ist man in der Diaspora noch nicht angekommen und sagen, wir arbeiten für die Interessen der Jesiden. Wir haben keinen Dachverband, das für alle Jesiden sprechen kann. Die jesidische Gemeinschaft in Deutschland ist äußerst heterogen, teilweise zerstritten. Hoch umstritten ist etwa die Frage der kulturellen Identität. Fühlen sich die Jesiden als Teil des kurdischen Volks oder sind sie eine eigene Ethnie? Also es gibt zunehmend auch Polarisierungen. Ne? Also wer bin ich? Bin ich jetzt Kurde oder nur Jeside? Oder wie ist das mit den Kurden? Die große Mehrheit, also jetzt im Moment, nach meiner Einschätzung, identifiziert sich mit dem Kurdentum. Die Jesiden sagen immer wieder stolz, die eigentlichen Kurden sind wir. Weil unsere Religion ist mindestens 4000 Jahre alt. Der Islam ist doch gerade 1400 Jahre alt etwa. Und vorher waren die Vorfahren der Kurden alle Jesiden. Wenn man so tatsächlich in die Generation zurückgeht, im Nahen Osten, sehen wir immer wieder, die Vorfahren waren jesidischen Glaubens. Sprachlich sind die Jesiden von Kurden nicht zu unterscheiden. Sie sprechen Kurmanji, die am weitesten verbreitete kurdische Sprache. Ich für mich kann sagen, meine Identität ist jesidisch und kurdisch. Und ich weiß noch, wie ich dafür angegriffen worden bin. Wie kannst du das behaupten? Und wo ich mir die Frage gestellt habe, wer bist du, dass du mir meinen Teil der Identität absprichst? So wie ich das akzeptiere, dass du sagst, Religion jesidisch, Ethnie jesidisch, kann ich doch für mich in Anspruch nehmen, dass mein Jesidentum mir genauso am Herzen liegt wie meine Ethnie, die ich auch kurdisch definiere. Anders als Düzen Tekkal hat Şefik Tagay im Laufe der Jahre mehr und mehr seine jesidische Identität entdeckt. Vor 20 Jahren, wenn mich jemand gefragt hat, wer bist du, habe ich gesagt, ich bin Kurde. Heute sage ich immer, ich bin Jeside. Das ist damit alles erklärt. Ich bin Jeside. Das ist meine Identität, meine ethnische Zugehörigkeit und meine Religion. Der junge Sänger Redur Saher, der 2014 aus Shingal fliehen konnte und miterlebte, wie die kurdischen Peshmerga-Truppen die belagerte Stadt kampflos den IS-Terroristen überließen, fühlt sich seit damals nicht mehr als Kurde. Ich glaube, dass jetzt Kurde selber schuld sind, wenn Jeside sagen, dass die nicht mehr Kurde sind. Ich kann mich ganz gut erinnern, dass vor dieser Geschichte mit IS und Flucht von Peshmerga haben Jeside immer sich wie Kurde sogar angezogen und sie haben kurdische Feste auch mitgemacht, wie Nowruz und so weiter, und kurdische Feste sogar mitorganisiert. Man hatte gedacht, okay, das sind die richtigen Kurden. Aber nachdem dann Peshmerga weggeflogen ist und Jeside nicht verteidigt hat, haben die uns bewiesen, dass wir nicht gleich sind. Dass wir nicht ein Volk sind. Wenn es so wäre, hätten die uns genauso verteidigt, wie als die dann kurdisch-muslimische Dörfer und Städte verteidigt haben. Also wir sind keine homogene Gruppe, sondern sehr heterogen, je nachdem, aus welchen Herkunftsregionen wir kommen. Also ich habe eine ganz andere Identität als ein Jeside aus dem Irak. Ich bin zum Beispiel deutsche Jesidin und das hat auch Auswirkungen, glaube ich. Also auch was unser liberales Verständnis angeht, wie wir Traditionsverständnisse hinterfragen, die Rolle der Frau beispielsweise. Etwa 160.000 Jesiden kamen seit 2014 aus dem Irak. Damit bilden die Neuangekommenen mehr als die Hälfte der deutschen Community. Das bleibt nicht ohne Folgen für innerjesidische Debatten. Die Jesiden in Schengal sind etwas konservativer als die Jesiden, die in den letzten 50, 60 Jahren hier sich verändert haben. Und jetzt vermischt sich das natürlich. Die sind verwandt miteinander, sie heiraten miteinander. Und jetzt erleben wir im Augenblick einen Rückschritt ins Konservative. Und zum Teil ist es aber auch nachteilig für die Integration, weil jetzt achtet man darauf, dass das Kastensystem eingehalten wird, dass Jesiden nur Jesiden heiraten dürfen. Es wird heiß diskutiert unter deutschen Jesiden, ob die strengen Heiratsvorschriften und das Kastensystem in der Diaspora noch zeitgemäß sind. Bislang blockiert der Hohe Rat im irakischen Heiligtum Lalisch alle Reformversuche. Der religiöse Rat kennt diese Probleme der Jesiden in der Diaspora. Sie tun sich damit sehr schwer, eine Öffnung einzuleiten. Die Sorge ist, wenn wir öffnen, dann gibt es uns im Kern nicht mehr das Jesidentum, was ich persönlich als irrational, unbegründet erlebe. Die Regel, dass Jesiden nur untereinander heiraten dürfen und das auch nur innerhalb der eigenen Kaste, wurde vor über 800 Jahren von Sheikh Hadi, einer der prägenden Figuren in der Geschichte der Religionsgemeinschaft, eingeführt. Über Jahrhunderte hinweg, in Zeiten der massiven Verfolgung, Vertreibung und der Genozide, hat diese Vorschrift wahrscheinlich wie eine Art Schutzmechanismus gewirkt und verhinderte, dass die kleine Glaubensgruppe unterging. Diese bittere Erfahrung, das hatten wir ja auch beim Judentum, wenn man dann abgelehnt wird, wenn man verfolgt wird, gezwungen wird oder sogar angegriffen, getötet wird, das ist natürlich etwas, was die Leute dann zurückstößt. Sie merken, man verlangt von mir entweder Assimilation und Unterwerfung oder bedroht mich sogar mit dem Tod. Das heißt, da haben die Menschen gar nicht die Möglichkeit, ein Reform-Jesidentum zu entwickeln. Die Menschen haben ja gar keine Wahl als den Rückzug in die eigene Gemeinschaft. Aber wenn eine freiheitliche Gesellschaft da ist, dann entwickeln sich in allen Religionen, auch im Jesidentum, liberale, säkulare Strömungen neben den konservativen und traditionalistischen Strömungen. Und insofern haben wir da jetzt einfach auch eine Normalisierung. Freiheit tut Religionen einfach gut. In Westeuropa, Amerika oder Australien können die Jesiden ihre Religion heute gefahrlos ausüben. Doch das Leben in der Diaspora bringt neue Herausforderungen mit sich. In ihrer angestammten Heimat lebten sie in einem zusammenhängenden Siedlungsgebiet. Die sozialen Hierarchien in den Dörfern waren ausgeprägt. Die Autorität der religiösen Führer wurde nicht hinterfragt. All dies hat sich geändert. In Deutschland sind die jesidischen Communities oft weit voneinander entfernt. Die wenigen Mitglieder der Priesterkaste haben an Einfluss verloren. Zumal ohnehin kein festes Gottesdienstritual existiert, zu dem sich eine Gemeinde versammeln könnte. Die junge Generation in Deutschland identifiziert sich zwar mit dem Jesidentum, aber hinterfragt manche der religiösen Gebote, etwa die Heiratsregel. Also es gibt ganz viele jesidische Familien, deren Kinder mit Nicht-Jesiden liiert sind, verheiratet sind, Kinder haben. Wenn man dann in die verschiedenen Generationen schaut, ja, Elterngeneration bis hin zur Enkelkindergeneration hier in Deutschland, dann sehen wir, dass die Jugend von Generation zu Generation immer weniger dem Jesidentum sozusagen eine religiöse Bindung zeigt. Ronja Othmann, Tochter aus einer kurdisch-deutschen Mischehe, stimmt Şefik Tagay zu. Dieses Kastensystem und diese Heiratsregeln, meiner Meinung nach, sind die nicht mehr tragbar. Es gibt Leute, die das freiwillig natürlich machen, was anderes. Aber es ist für viele mit großen Schwierigkeiten verbunden, weil man geht zur Schule, man spielt im Fußballverein, man macht eine Ausbildung, man studiert, man zieht weg. Also man ist ja doch in der Minderheit und nicht mehr nur unter sich. Und dann ist es manchmal schwierig, in der westlichen Welt diese Regeln irgendwie da aufrechtzuerhalten. Also dass man nur Jesiden heiratet, nur selbe Kaste und so weiter, das ist echt schwierig. Die Folgen dieser Entwicklung hat Ronja Othmann auch in ihrem autobiografischen Roman 74 reflektiert, der 2024 erschienen ist. Irgendwer hat es den weißen Genozid genannt. Ich habe es immer wieder gehört. Manche Jesiden aus Shingal machen es uns zum Vorwurf. Sie sagen, der IS hat den ersten Genozid gemacht. Ihr in Deutschland macht den zweiten. Es stimmt, Jesiden heiraten in Deutschland immer öfter, nicht mehr nach den Regeln. Es wird nicht offen darüber gesprochen, aber in jeder Familie gibt es das. Den Neffen, der eine Deutsche geheiratet hat, die Schwester, die mit einem Griechen verheiratet ist. Auch mein Vater hat gegen die Heiratsregeln verstoßen. Aber weil mein Vater ein Mann und auch nicht schwul ist, wurde er nicht verstoßen. Derya betrachtet das Ganze aus einer soziologischen Perspektive. Sie sagt, sie glaube, es werde eine Spaltung geben. Eine streng religiöse Gruppe wird sich abspalten. Sie werden sich weiterhin an die Heiratsregeln halten, sich als wahre Jesiden begreifen und alle anderen als Abtrünnige betrachten. Dann wird es noch eine zweite Gruppe geben. Das sind wir. Wir verstehen uns kulturell und politisch als Jesiden. Wir sind säkular. Aber das war's auch. Dann gibt es noch die dritte Gruppe, die sich als deutsche Jesiden begreift und irgendwo zwischen den ersten beiden anzusiedeln ist. Dass beide Elternteile jesidisch sein müssen und keine Konversion und Missionierung und all das, das kann sich ja langfristig perspektivisch kaum halten. Weil alle Religionen stehen in gewisser Weise auch in einem Wettbewerb. Also insofern kommen die Jesiden in der Diaspora gar nicht dran vorbei, sich zu reformieren, bei der Frage der Heirat. Wie kann ich die Jesiden, vor allem nach dem Genozid, darauf vorbereiten, in der globalisierten Welt zu überleben? Und wenn ich überleben will, muss ich mich auch anpassen. Wenn ich mich nicht anpasse, und das ist meine Vermutung oder auch These, wenn es so bleibt nach dem Genozid, werden wir wahrscheinlich in 3 bis 4 Generationen keine Jesiden mehr als Gruppe mehr haben, weil die Menschen danach nicht mehr leben können. War tabuisiert, jesidisch zu sein. Das war mit Vorurteilen und Ressentiments verbunden. Und es war immer ein, wenn ich auch so an das Verhalten meiner Tanten denke, sagt es nicht zu laut. Ordnet euch unter. Eckt nicht an. Ihr wisst, was sonst mit uns passiert. Da war ganz viel Angst. Es war immer, das darfst du nicht. Warum nicht? Weil wir Jesiden sind. Aber erklärt wurde mir das nicht. Und ich habe gedacht, Moment mal, das reicht mir nicht als Antwort. Warum darf ich das nicht? Warum darf ich nicht dasselbe machen wie alle anderen Mädchen auch in meinem Alter? Und ich habe erst in der Nachbetrachtung festgestellt, dass das die ganz große Angst war, auch da vor Identitätsverlust tatsächlich. Und mit zunehmendem Alter merkt man erst dann die Vorgaben, was es bedeutet, Jeside zu sein. So als Kind merkt man eigentlich wenig. Vor allem junge Mädchen merken es dann, wenn sie in die Pubertät kommen, wenn Sexualität ein Thema wird, wen man heiraten darf und nicht heiraten darf. Dann fanden so die ersten inneren Konflikte der Kinder, wo sie sie auch nachfragten. Die in Deutschland geborene Jesidin Düsen Tekal erlebte die Vorgaben und Einschränkungen seitens der Erwachsenen mit Unverständnis. Erst später wurden ihr die Gründe bewusst. Jahrhunderte der Unterdrückung und Verfolgung haben Spuren hinterlassen im kollektiven Gedächtnis der älteren Generation. Im Westen machen sie die neue und ungewohnte Erfahrung von Freiheit. Şefik Tagay. Unsere Vorfahren wurden immer verfolgt und vertrieben. Und jetzt haben wir es selbst erlebt und gesehen, was ist ein Genozid? Und das ist eine Generation, das wird noch lange tatsächlich die Wahrnehmung, das Denken, das Erleben dieser Generation beeinflussen. Insofern haben viele Menschen tatsächlich jetzt erstmals auch verstanden, ne, was unsere Vorfahren erlebt haben. Ne? Und das hat einen starken Einfluss auch auf unsere Einstellung, auf unsere Wahrnehmung, auf unsere Identität. Ja? Wir sind ja geformt, wir sind konditioniert, ne, durch unsere Erziehung, durch unsere Kultur und Erfahrungen. Und insofern braucht es so ein bisschen Zeit. Das ist ja auch ein Transformationsprozess. Auch was ist meine Identität? Wer bin ich eigentlich? Wohin gehöre ich eigentlich? Der Psychotherapeut Jan Ilhan Kieselhan beschreibt diesen inneren Kampf in seiner autobiografischen Erzählung »Nachtfahrt der Seele«. Bin ich Kurde oder Deutscher? Wohin gehöre ich? Da ich kein religiöser Mensch bin, habe ich auch Probleme, mich als Jesiden zu betrachten, weil das nur ein winziger Teil meiner Identität ist. Heute bin ich ein Deutsch-Kurde mit einem größeren Anteil deutscher Werte und Ideen. Die Identität in die eine oder andere Richtung wird immer schwächer. In meinem Inneren aber werde ich immer stärker in meiner eigenen Ich-Identität. Meine Identität ist wie bei jedem Menschen etwas wie ein Ball, der mir zugespielt worden ist. Gene und Geburtsort prägen mein Leben, obwohl ich schon lange nichts mehr mit diesem Ort zu tun habe. Dort aber habe ich meine Muttersprache, meine Kultur, verschiedene Verhaltensnormen und Werte gelernt. Zum Teil für immer verinnerlicht und zum Teil durch andere Erfahrungen in Deutschland wieder verworfen. Identität verstehe ich als einen Prozess, der sich immer weiterentwickelt. Es handelt sich um eine Beziehung zu meinen Ideen und zu mir selbst. Meine Einstellung kann sich ändern. Sie ist Teil meiner Identität. Ich bin das, was ich glaube zu sein. In Deutschland kann der Traum der Jesiden von einem Leben in Freiheit zur Realität werden. Aber zuvor muss das Trauma der jahrhundertelangen Gewalterfahrung überwunden werden. Die Menschen gehen ja mit Stress, mit Traumatisierung ganz unterschiedlich um. Da kommen einmal so personale Faktoren ins Spiel, also das Temperament, der Optimismus, die Haltung in die Zukunft, die Perspektive nach vorne, nicht zurück sozusagen, in die Vergangenheit immer wieder fokussiert. Und ein entscheidender Faktor ist der Erhalt der sozialen Unterstützung. Die soziale Unterstützung ist der größte Wirkfaktor nach Traumatisierung. Was interessant ist, die jesidische Community ist kollektiv. Die größte Diaspora-Gemeinschaft ist hier in Deutschland. Der größte Anker. Das ist im Sinne der sozialen Unterstützung ganz wichtig. Shefik Tagay hat viele jesidische Opfer des Genozids von Shingal behandelt. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn man so hört, was sie alles erlebt haben, dass sie trotzdem Ja zum Leben sagen. Viktor Frankl, einer der bekanntesten Bücher von ihm, trotzdem Ja zum Leben sagen. Nach vorne schauen, die Sinnhaftigkeit des Lebens nicht aus dem Blick verlieren. Was gibt mir Kraft, was vermittelt mir weiterhin eine Sinnhaftigkeit, dass ich Ja zum Leben sagen kann. Und das sind so wichtige Aspekte. Jan Ilhan Kieselhan, Psychiater und Experte für transkulturelle Traumata, schreibt in seinem autobiografischen Bericht, das Trauma verändert die Persönlichkeit eines Menschen. Schockiert von den Ereignissen, die außerhalb jeder normalen Lebenserfahrung stehen, bleiben wir zurück. Als drehe sich die Welt weiter, nur wir selbst blieben allein darauf stehen. Wie schaffen wir es, das Grauen in uns selber zu überwinden? indem wir akzeptieren, was geschehen ist. Indem wir die Wahrheit suchen, denn sie reinigt unsere Seele. Indem wir um unsere Verluste trauern, denn erst das schenkt uns Frieden. Doch was so leicht klingt, ist in Wirklichkeit schwer. Denn Sanftmut und Mitgefühl zu zeigen, das bewertet unsere nach außen hin so zivilisiert scheinende Welt als Schwäche. Dabei ist genau das unsere eigentliche Stärke. Und falls es tatsächlich einen Gott gibt, dann erweist er uns genau in dem Moment seine Gnade, in dem wir einander unsere Menschlichkeit zeigen und sich unsere Seelen einander annähern. Aus dem Trauma können eine neue Kraft und neue Erfahrungen entstehen. Als Früchte dieses Schmerzes ernten wir Demut und Bescheidenheit. Wir spüren wieder, was es bedeutet, die Lunge mit einem Atemzug frischer Luft zu füllen, einen Schluck frisches Wasser zu trinken oder in Freiheit über die Straße zu laufen, ohne dabei jeden Moment eine Katastrophe fürchten zu müssen. Meist neigen wir dazu, mehr unter unseren Verlusten zu leiden, als uns an Erfolgen zu freuen. Wenn einem aber Wert und Endlichkeit des Lebens bewusst werden, versinkt man nicht in Trauer und Tränen, sondern sucht nach der Schönheit des Lebens und nach dem Lachen. Die Integration der jesidischen Community in Deutschland verläuft schnell und geräuschlos. Soziologische Untersuchungen zeigen, dass Jesiden deutlich schneller gesellschaftlich aufsteigen als die meisten anderen Migrantengruppen. Bildung hat in den Familien einen hohen Stellenwert. Jesiden der zweiten oder dritten Generation sind häufig erfolgreiche Geschäftsleute oder machen akademische Karrieren. Sie haben sich hier gut integriert. Ihre Hauptsprache ist jetzt mittlerweile Deutsch geworden, weniger Kurdisch geworden. Sie sind Unternehmer geworden. Sie gehen zur Schule. Sie haben verschiedene Betriebe zum Beispiel. Fast jeder versucht, sich ein Haus zu kaufen in den letzten 50, 60 Jahren. Das sind so Faktoren, die zeigen, aha, ich will hier bleiben und das ist meine Heimat geworden. Sozialer Aufstieg, Bildungsaufstieg, ökonomischer Aufstieg, da sind die Jesiden also im Vergleich zu anderen Migrantengruppen beeindruckend, ne? Auch in der Entwicklung, im Prozess. Und ich persönlich gehe davon aus, natürlich hat das auch was mit dem Jesidentum zu tun. Der Grundgedanke im Jesidentum, du bist selbst verantwortlich für dein Tun. Du kannst dich für das Gute oder für das Böse entscheiden, deine Gedanken. Das hast du selbst in der Hand. Es gibt einen Schöpfer, der das Universum geschaffen hat, aber letztendlich bist du selbst für dich verantwortlich, mit einem freien Willen ausgestattet. Ne? Also er ist so ein bisschen protestantische Ethik, würde ich sagen, ne? Diesseits orientiert, mach was aus deinem Leben. Ne? Das ist so ein grundphilosophischer Gedanke auch im Jesidentum. Und doch gibt es Hindernisse auf dem Weg in die freie Gesellschaft. Etwa die Angst der Jesiden vor radikalen Muslimen, die auch hierzulande aktiv sind. Ronja Othmann. Ich kann mich daran erinnern, als der Genozid an den Jesiden passiert ist, war ich in München demonstrieren. Ja, es war schrecklich, weil die Leute hatten teilweise Verwandte, die da in den Bergen eingeschlossen waren oder die in den Händen des IS waren. Es war wirklich schrecklich. Und die Demonstration wurde von Salafisten angegriffen. Also die haben dann irgendwie am Straßenrand gestanden, haben irgendwie dann sich darüber lustig gemacht. Ja, dann ist die Polizei dazwischen gegangen. Diese Sachen gab es auch. Die Schriftstellerin ist immer wieder bedroht worden, auch und vor allem im Netz. In ihrem Roman 74 schreibt sie: Ich bekomme Nachrichten in den sozialen Medien. Ein Mann mit dem Namen Ali Dörer, der, wie ich seinem Facebook-Profil entnehmen kann, in Deutschland lebt und oft Urlaub in der Türkei macht, schreibt: Du Schlampe, du Miststück. Jemand anderes schreibt, wenn wir dein Dorf gesäubert haben, kannst du zurückkehren, du Flüchtling. Ich mache Screenshots von den Nachrichten, beschließe zur Polizei zu gehen, wenn ich Zeit dafür finde. Einer Freundin sage ich am Telefon, dass ich mir wünschte, einmal gegen so einen Ali Dörer vor Gericht zu gehen. Dass ich so einem Ali Dörer gerne einmal zeigen würde, das hier ist ein Rechtsstaat. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber eigentlich wünschte ich, der Rechtsstaat würde ihm selber sagen, dass das, was dort geschieht, Unrecht ist. Und eigentlich, sage ich mir, ist mir dieser Ali Dörer egal. Ich habe von Jesiden gehört, die also jetzt die letzten Jahre hierher geflohen sind, auch Schüler, Schülerinnen, die in der Schule von Schulkameraden beleidigt wurden als Ungläubige. Das schwappt ja alles hier auch rüber, diese Erzählung von den Teufelsanbetern. Ich sage dieses Wort, obwohl Jesiden das nicht aussprechen, aber sie wurden sehr lange als das bezeichnet, Jesiden von islamistischer Seite. Besonders für Menschen, die Zeugen der Gewaltexzesse der IS-Mörder wurden, sind die Bedrohungen durch radikale Muslime angsteinflößend. Und oft reicht schon der Anblick strenggläubiger Islamisten mit Vollbart und dem wegrasierten Oberlippenbart. Ich habe auch genauso wie jeder Jeside auch so einen Traum, dass sich dann so ein Muslim so mit dem langen Bart und ohne Schnurrbart sehe, der auch dann irgendwelche religiöse Sprüche dann sagen und so weiter. Da erinnere ich mich dann wieder schnell direkt an 2014. Also die Menschen, die tatsächlich geflüchtet sind, massive Traumatisierung erlebt haben, Verfolgung, Vertreibung, ausgelöst durch den Islamischen Staat und durch muslimische Nachbarn, die massiv traumatisiert sind und dann hier ankommen. Das habe ich vielfach bei meinen Patientinnen auch beobachtet. Ne? Wenn sie jemanden mit einem Bart sehen, ne? Das triggert ganz viel aufgrund der Traumatisierung. Sie haben jegliches Vertrauen in muslimische Menschen, in Anführungsstrichen, verloren. Ich habe vielfach Jesiden kennengelernt aus dem Irak, aus Syrien, wenn sie sportlich aktiv waren in einem Verein und es kamen muslimische Spieler dazu, die haben das Feld verlassen, weil sie ständig unter Strom stehen und aus ihrer Sicht Lebensbedrohung erleben. Am Anfang gab es schon so Situationen, weil komplett alles ja neu für mich war oder so. Wenn ich zum Beispiel in der Schule oder so mit jemandem, der Muslim war oder so, musste ich mir schon am Anfang an Gedanken machen, kann er mir was machen, ich mache mir schon Sorgen. Aber was ich festgestellt habe, dass ich hier in Deutschland sicher bin und ich muss keine Angst haben von jemandem. Hier ist ja so, dass ich mich sicher fühle und deswegen mit den Menschen, wo ich sage, dass ich fühle mich komisch da, dann gehe ich einfach nicht dahin. Safia Osso, die der Hölle von Shingal entkam und nun Bauingenieurin werden will, hat gelernt, ihre Angst zu bewältigen. Und auch der junge jesidische Sänger Redur Saher fürchtet die Bedrohung durch religiöse Fundamentalisten nicht. Ich habe sehr viele muslimische Freunde, mit denen ich dann zurechtkomme, wir auch dann einander mögen und respektieren. Also ich habe nichts so gegen Muslime selber. Natürlich habe ich auch dann einige unschöne Sachen dann von Muslimen zum Beispiel dann erlebt. Das finde ich aber trotzdem nicht so schlimm, denn sie können mir keinen Druck machen, solange wir in Deutschland leben. Das ist nicht das Land, wo zum Beispiel muslimische Regeln eingeführt werden. Der Deutsche Bundestag verneigt sich vor den Opfern der durch den IS begangenen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und erkennt an, dass es sich bei den Verbrechen des IS gegen die Gemeinschaft der Jesidinnen und Jesiden auf irakischem Territorium im Jahr 2014 um einen Völkermord handelt. Er erkennt an, dass die Bundesrepublik Deutschland als Einwanderungsland die Heimat der größten jesidischen Diaspora weltweit ist und wird sich mit Nachdruck für den Schutz der Menschenrechte der Jesidinnen und Jesiden einsetzen, sodass sie in Würde und selbstbestimmt ihre religiösen und kulturellen Lebensweisen praktizieren können. Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, Jesidinnen und Jesiden weiterhin unter Berücksichtigung ihrer nach wie vor andauernden Verfolgung und Diskriminierung im Rahmen des Asylverfahrens Schutz zu gewähren und anzuerkennen, dass ein wichtiger Bestandteil der Traumabewältigung und Bearbeitung die Zusammenführung mit der eigenen Familie ist und dass diese im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen zu ermöglichen ist. Mit überwältigender Mehrheit und Stimmen aus allen im Bundestag vertretenen Fraktionen wurde der Antrag auf Anerkennung des Genozids von Shingal im Januar 2023 im Parlament gebilligt. Stolz wurde verkündet, dass Deutschland das erste große europäische Land sei, das die Gräueltaten von 2014 als Völkermord anerkennt. Nur ein paar Monate später begannen Ausländerbehörden damit, Jesiden in den Irak abzuschieben. Ein Land, wo die Heimatdörfer in Schutt und Asche liegen. Wo fast 300.000 Glaubensgenossen seit 10 Jahren unter erbärmlichen Zuständen in Zeltlagern leben. Wo sich konkurrierende Milizen bekriegen und Jesiden auch heute um ihr Leben fürchten müssen. Das ist total unverständlich, natürlich vor allen Dingen auch für die Menschen selber. Ja, da kriegt man erst politisch sozusagen auf relativ hoher Ebene in Deutschland anerkannt, dass man einen Völkermord überlegt hat, dass man weiterhin nicht sicher ist, dass man Schutz in diesem Land braucht. Und wir haben eben dann Chartermaßnahmen gesehen, also dass wirklich ein komplettes Flugzeug bestückt wird mit Menschen, die in den Irak abgeschoben werden sollen und dass eben auch jesidische Fälle aufgetaucht sind. Wiebke Judith ist rechtspolitische Sprecherin des Fördervereins Pro Asyl. In den Jahren nach dem Völkermord von 2014 wurden eine Zeit lang alle irakischen Jesiden, die nach Deutschland kamen, als Flüchtlinge anerkannt. Nach 2018 änderte sich das. Als der IS dann vermeintlich oder angeblich besiegt wurde im Irak, haben wir aber gesehen, dass sich die Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sukzessive geändert hat. Und halt eben nicht mehr pauschal angenommen wurde, dass Jesiden im Irak eine extrem schwere Gefahr droht, sondern es wurde halt langsam davon ausgegangen, dass sie vielleicht auch zurückkehren können und dass eben dort keine Gefahr mehr für sie pauschal besteht, nur weil sie dieser Gruppe zugehörig sind. Und das ist eben der Moment, wo wir natürlich angefangen haben zu sehen, dass tatsächlich auch Jesiden im deutschen Asylverfahren abgelehnt wurden. Wer nicht als Flüchtling anerkannt wird, ist ausreisepflichtig, kann aber eine Duldung erhalten. Das heißt, die Abschiebung wird ausgesetzt. Diese Entscheidung treffen die Ausländerbehörden. Bis 2023 erhielten abgelehnte jesidische Asylbewerber in der Regel diese Duldung, es sei denn, sie waren in Deutschland straffällig geworden. Nach intensiven Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und der irakischen Regierung änderte sich diese Praxis. Generell wurde mit der Zahl der angeblich ausreisepflichtigen Menschen in Deutschland immer viel Politik gemacht in den letzten Jahren. Und das schafft immer einen gewissen politischen Druck. Und ich denke, dass da eben schon auch aufgrund der gesamtpolitischen Lage, wo ja einfach ein massiver Fokus auf Abschiebung gelegt wird, ja, also das bekannte Wort der Rückführungsoffensive oder eben das Spiegel-Titelbild von Scholz, wir müssen endlich im großen Stil abschieben, dass es da eben in vielen Ausländerbehörden schon ein gewisser Druck empfunden wird, das eben auch in der Praxis umzusetzen. Und wenn einem dann signalisiert wird, hier Irak, das geht jetzt wieder und macht da mal Druck, dass dann halt eben nicht danach differenziert wird, gehört die Person einer Minderheit an, die im Irak weiterhin durchaus gefährdet ist. Der Widerspruch zwischen offizieller Anerkennung des Genozids durch das Parlament und gleichzeitig zunehmender Abschiebepraxis ist eklatant. Der Bundestagsbeschluss hat dann eine ganz hohe symbolische Kraft. Aber man muss leider sagen, dass das kein verbindlicher Beschluss für Einzelasylverfahren ist oder für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ich denke schon, dass wir hier ein Auseinanderfallen haben zwischen der menschenrechtlichen und außenpolitischen Bewertung, die aus unserer Sicht richtig ist, die eben die jesidische Community weiterhin als eine verfolgte Gruppe im Irak identifiziert, und den eher innenpolitisch asylrechtlich getriebenen Einschätzung, dass quasi der IS besiegt sei und die Jesiden doch irgendwie wieder zurück in den Irak könnten. Natürlich wird der Irak sagen, ich will meine Bürger zurück, weil damit auch Fördergelder und andere Dinge zu tun haben, auch militärische Hilfe und andere Dinge. Und dann trägt man das natürlich an die Innenministerin, und die Innenministerin natürlich hat auch großes Interesse, weil alle in Deutschland zurzeit das große Dilemma haben, dass Flüchtlinge für alles, was in Deutschland nicht gut, verantwortlich gemacht werden, und man natürlich gerne dann auch dann irgendwann mal mit Zahlen kommen möchte, ja, so viele Flüchtlinge haben wir abgeschoben. Ilyas Jansch berät mit dem Verein Jesidisches Forum in Oldenburg Menschen, die von der Abschiebung bedroht sind. Er war in den letzten Jahren selbst mehrmals in der Region Shingal. Also da bin ich ein bisschen auch sehr enttäuscht von der Politik, dass die Überlebende eines Völkermordes so in eine Situation begibt, die halt weitere Retraumatisierung mit sich bringt. Ich habe ja die Flüchtlingscamps im Irak gesehen gehabt. Ich weiß, wie schlimm das ist, dass Menschen dort vegetieren und in diesen Zelten über 10 Jahre eine Perspektivlosigkeit haben, die ist nicht zu beschreiben. Und ich finde das schlimm, also da bin ich immer noch manchmal sprachlos, dass man gut integrierte junge Menschen abschiebt, die halt in Arbeit stehen. Also ich finde das schlimm. Also, und wenn ich jeden Tag sehe, dass die Betriebe Fachkräfte brauchen, dass die Azubis brauchen, dass sie Praktikanten brauchen, dass die BFD da brauchen. Und meistens trifft es junge Menschen. Wir stehen an einem Scheideweg. Also die Bundesrepublik hat mit den Sonderkontingenten gezeigt, wie man Leben retten kann. Das sind Menschen, die haben hier Ausbildung begonnen, Berufe ergriffen, sich gut integriert, was aufgebaut. Die wollen heraus aus dem langen Schatten des Genozids. Die wollen Ärzte werden, Psychologen, Juristen. Aber es fehlt ein ganz klares Bekenntnis seitens der Politik, diesen Menschen auch ankommen zu lassen. Ich meine, es finden Abschiebungen statt. Da sind Jesiden dabei, die Ausbildung in der Tasche haben, feste Arbeitsplätze. Ich hätte nicht im Traum für möglich gehalten, dass wir am 10. Jahrestag des Genozids wirklich über diese Abschiebung diskutieren müssen. Das beschämt mich. Und zwar nicht als Jesidin, sondern als Deutsche. Ein Großteil der etwa 250.000 Menschen der jesidischen Community in Deutschland ist jung. Ein Großteil davon jung und bildungshungrig. Schon heute sind die meisten gut integriert, sprechen Deutsch und haben Jobs. Der Weg von Jan Ilhan Kiselhan steht exemplarisch dafür. Als er im Alter von 7 Jahren aus der Türkei nach Deutschland kam, sprach er kein Wort Deutsch. Heute ist er ein international renommierter Psychotherapeut und Experte für transkulturelle Traumatisierungsprozesse. Zugleich Orientalist, doppelt promovierter Wissenschaftler und Professor, Buchautor. Irgendwann mal war es so, dass ich das verstanden habe, wie es funktionierte. Und ja, letztendlich habe ich vom deutschen Bildungssystem so weit gut genossen, dass ich sogar Professor geworden bin. Also das ist sozusagen meine Geschichte von einem Dorf ohne irgendeine Technik. Der Transformationsprozess der Jesiden ist beispiellos. Und das hat natürlich mit der Verfolgungsgeschichte zu tun. Wer nah am Tod ist, ist immer nah am Leben. Und wir wissen, dass wir nur diese eine Chance haben. Und deswegen, das wurde uns immer eingebläut. Bei uns gab es keinen Rückblick, Rückspiegel im Sinne von zurück in die Heimat. Es gab keine Heimat. Ja? Und wir sehen ja, wie unsere Heimaterde bedroht ist und herausgefordert. Deswegen war immer klar, da wo wir landen, Da muss alles gegeben werden. Und das ist insofern auch hier in Deutschland, in Europa, eine historische Chance für die Jesiden. Letztendlich können wir uns nur über den Bildungsweg und eine klare Antwort auf die Frage, wer sind wir? Was ist eigentlich unsere Identität? Wohin gehören wir? Wenn wir das irgendwie klären können, ne? Dann können wir auch als kleine Gemeinschaft durchaus überlebensfähig bleiben. Also ich habe sehr, sehr oft Heimweh von allem. Wenn wir zum Beispiel Sommer haben und so gegen 18 Uhr wird oder so. Es ist so diesem Zeitraum, wo wir wirklich alle immer rausgegangen sind. Und ich erinnere mich immer an die Momente, wo wir alle was unternommen haben im Kocho, dass wir uns alle sehr kannten. Und die Leute, die ich verloren habe, vermisse ich auch sehr. Und meine Heimat vermisse ich auch. Safia Osso, deren Eltern und Bruder 2014 im Dorf Kocho in der Nähe von Shingal von den IS-Kriegern ermordet wurden und die von den Terroristen lange Monate als Sklavin gefangen gehalten wurde, denkt wehmütig an ihre Jugend zurück. Das Trauma der Vergangenheit glaubt sie bewältigt zu haben. Der Traum einer neuen Heimat ist für sie Realität geworden. Aber wenn ich daran denke, dass ich, wenn ich jetzt dahin zurückkehre, dann habe ich da niemanden. Ich vermisse eher die Leute, die ich verloren habe, als jetzt die Heimat. Also ich habe jetzt auch mittlerweile einen deutschen Pass und ich fühle mich auch sehr, sehr wohl hier. Und ich fühle mich einfach Jesidin und aus Irak und Deutschland ist einfach meine Heimat. In Stuttgart natürlich ist es komplett anders. Aber hier habe ich auch Freunde, ich habe meine Schwesterin, meine Bruderin und wir unternehmen auch immer was und es ist auch für mich ein sehr gutes Leben. Auch Sänger Redur Saer fühlt sich jesidisch und deutsch, hängt an seiner alten und ist stolz auf seine neue Heimat. Also Heimat ist, wo für mich sicher ist, Leute, die mich dann auch da mögen und helfen und das kommt ja für mich eher sehr nah. Ich finde auch teilweise zum Beispiel Deutschland meine Heimat, wenn ich das überhaupt darf. Ich würde wahrscheinlich doch am liebsten in Deutschland leben. Das war Zwischen Trauma und Traum. 10 Jahre nach Shingal. Die lange Nacht der deutschen Jesiden. Eine Sendung von Tom Daun. Sprecher Anja Gavlik, Hüseyin Michael Cirpici und Daniel Berger. Ton und Technik Gunter Rose und Marcel Christmann. Regie Jan Tengeler. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.